Heute Mephisto von Klaus Mann. Roman einer Karriere, so lautet lakonisch der Untertitel des Romans. Die Karriere, mit der Klaus Mann 1936 im Amsterdamer Exil abrechnet, ist prototypisch für das opportunistische Mitläufertum im Faschismus. Gustav Gründgens steht Pate für die Geschichte eines skrupellosen Schauspielers, der aus Ehrgeiz einen Pakt mit dem teuflischen Regime schließt. Um selbst den Teufel zu spielen, arrangiert sich der Schauspieler Hendrik Höfgen alias Mephisto mit den Machthabern. Bissig und satirisch scharfzüngig seziert Klaus Mann diesen verhängnisvollen Selbstbetrug. Ganz dieser Schärfe verpflichtet, liest der Star des deutschen Theaters in Berlin, Dieter Mann. Den Namensvetter verbinden zwar keine familiären Bande, dafür aber eine politische Verwandtschaft mit dem engagierten Widerstand von Klaus Mann. In bester Brechtscher Manier spielt Dieter Mann trocken und schmallippig den eitlen Schauspieler, der zum wichtigsten Intendanten des Dritten Reichs wurde. Hören Sie Klaus Manns Mephisto, gelesen von Dieter Mann. Der große Ball zum 43. Geburtstag des Ministerpräsidenten fand in den Räumen des Opernhauses statt. In den ausgedehnten Foyers, in den Couloirs und Vestibülen bewegte sich die geputzte Menge. Sie ließ Sektpfropfen knallen in den Logen, deren Brüstungen mit kostbaren Draperien behängt waren. Sie tanzte im Parkett, aus dem man die Stuhlreihen entfernt hatte. Das Orchester, das auf der leergeräumten Bühne seinen Platz hatte, war umfangreich, als sollte es eine Symphonie aufführen, mindestens von Richard Strauss. Es spielte aber nur in keckem Durcheinander Militärmärsche und jene Jazzmusik, die zwar wegen niggerhafter Unsittlichkeit verpönt war im Reiche, die aber der hohe Würdenträger auf seinem Jubelfeste nicht entbehren wollte. Hier hatte sich alles eingefunden, was in diesem Lande etwas gelten wollte. Niemand fehlte, außer dem Diktator selbst, der sich wegen Halsschmerzen und angegriffener Nerven hatte entschuldigen lassen, und außer einigen etwas plebejischen Parteiprominenten, die nicht eingeladen worden waren. Hingegen bemerkte man mehrere kaiserliche und königliche Prinzen, viele Fürstlichkeiten und fast den ganzen Hochadel, die gesamte Generalität der Wehrmacht, sehr viele einflussreiche Finanziers und Schwerindustrielle, verschiedene Mitglieder des diplomatischen Korps, meistens von Vertretungen kleinerer oder weit entfernter Länder, einige Minister, einige berühmte Schauspieler, die huldvolle Schwäche des Jubilars für das Theater war bekannt, und sogar einen Dichter, der sehr dekorativ aussah und übrigens die persönliche Freundschaft des Diktators genoss. Es war ein ganz herrliches Fest. Darüber konnte gar kein Zweifel bestehen. Es dufteten die Blumen, die in schönem Arrangement verteilt waren, durch das ganze Lusthaus. Es dufteten die Pariser Parfums, all der deutschen Frauen. Es dufteten die Zigarren der Industriellen und die Pomaden der schlanken Jünglinge in ihren kleidsam knappen SS-Uniformen. Es dufteten die Prinzen und Prinzessinnen, die Chefs der geheimen Staatspolizei, die Feuilleton-Chefs, die Filmdivas, die Universitätsprofessoren, die einen Lehrstuhl für Rassen- oder Wehrwissenschaft innehatten. Man verbreitete Wolken künstlichen Wohlgeruchs, als gelte es, ein anderes Aroma nicht aufkommen zu lassen, den faden, süßlichen Gestank des Blutes, den man zwar liebte und von dem das ganze Land erfüllt war, dessen man sich aber bei so feinem Anlass und in Gegenwart der fremden Diplomaten ein wenig schämte. »Lotte soll ein Kleid anhaben, das 3000 Mark kostet«, erzählte eine Filmschauspielerin dem Hohenzollernprinzen, mit dem sie tanzte. Lotte war das Eheweib des Gewaltigen mit den vielen Titeln, der sich zu seinem 43. Geburtstag feiern ließ wie ein Märchenprinz. Lotte war eine Provinz-Schauspielerin gewesen und galt als herzensgute, schlichte, urdeutsche Frau. An ihrem Hochzeitstage hatte der Märchenprinz zwei Proleten hinrichten lassen. Der Hohenzollernprinz sagte, einen solchen Aufwand hat meine Familie niemals getrieben. Wann wird das hohe Paar denn übrigens Einzug halten? Unsere Erwartung soll wohl auf das Äußerste gesteigert werden. Der Propagandaminister, Herr über das geistige Leben eines Millionenvolkes, humpelte behende durch die glänzende Menge, die sich vor ihm verneigte. Eine eisige Luft schien zu wehen, wo er vorbeiging. Es war, als sei eine böse, gefährliche, einsame und grausame Gottheit herniedergestiegen in den ordinären Trubel genusssüchtiger, feiger und erbärmlicher Sterblicher. Seinen Klumpfuß graziös hinter sich herziehend, eilte er gewandt durch den Festsaal und zeigte dieser Gesellschaft von 2000 Sklaven, Mitläufern, Betrügern, Betrogenen und Narren sein falsch bedeutendes Raubvogelprofil. An den Gruppen von Millionären, Botschaftern, Divisionskommandanten und Filmstars huschte er tückisch lächelnd vorüber. Es war der Intendant Hendrik Höfgen, Staatsrat und Senator, bei welchem er stehen blieb. Noch eine Sensation. Intendant Höfgen gehörte zu den deklarierten Favoriten des Ministerpräsidenten und Fliegergenerals, der seine Berufung an die Spitze der Staatstheater durchgesetzt hatte, gegen den Willen des Propagandaministers. »Wie geht es Ihnen, mein lieber Höfgen?« fragte der Propagandaminister anmutig lächelnd den Intendanten. Auch der Intendant lächelte, aber nicht gleich bis zu den Ohren hinauf, sondern mit einer Vornehmheit, die fast schmerzlich wirkte. »Ich danke Ihnen, Herr Minister.« Er sprach leise, etwas singenden Tones, dabei äußerst akzentuiert. Man hätte Hendrik Höfgen für einen Mann von etwa 50 Jahren gehalten. Er war aber erst 39, ungeheuer jung für seinen hohen Posten. Seine fahle Miene mit der Hornbrille zeigte jene steinerne Ruhe, zu der sich sehr nervöse und sehr eitle Menschen zwingen können, wenn sie sich von vielen Leuten beobachtet wissen. Sein kahler Schädel hatte edle Form. Im aufgeschwemmten, grauweißen Gesicht fiel der überanstrengte, empfindliche und leidende Zug auf, der von den hochgezogenen blonden Brauen zu den vertieften Schläfen lief. Außerdem die markante Bildung des starken Kinns, das er auf stolze Art hochgereckt trug, so dass die vornehm schöne Linie zwischen Ohr und Kinn kühn und herrisch betont ward. Auf seinen breiten und blassen Lippen lag ein erfrorenes, vieldeutiges, zugleich höhnisches und um Mitleid werbendes Lächeln. Hinter den großen, spiegelnden Brillengläsern wurden seine Augen nur zuweilen sichtbar und wirksam. Dann erkannte man, nicht ohne Schrecken, dass sie, bei aller Weichheit, eiskalt, bei aller Melancholie, sehr grausam waren. Diese grün-grau schillernden Augen ließen an Edelsteine denken, die kostbar sind, aber Unglück bringen. Gleichzeitig an die gierigen Augen eines bösen und gefährlichen Fisches. »Ich muss Ihnen übrigens zu Ihrem Hamlet gratulieren, mein Lieber«, sprach der Propagandaminister. »Eine famose Leistung. Die deutsche Bühne kann stolz auf Sie sein.« Höfgen neigte ein wenig das Haupt, indem er das schöne Kinn etwas nach unten drückte. Oberhalb des hohen, blendenden Kragens entstanden zahlreiche Falten am Hals. »Wer vor dem Hamlet versagt, verdient den Namen eines Schauspielers nicht.« Seine Stimme klagte vor Bescheidenheit. Der Minister konnte eben noch konstatieren, sie haben die Tragödie ganz gefühlt. Da ging ein ungeheurer Aufruhr durch den Saal. Der Fliegergeneral und seine Gattin, die gewesene Aktrice Lotte Lindenthal, waren durch die große Mitteltüre eingetreten. Brausendes Beifallklatschen und dröhnender Zuruf begrüßten sie. Durch ein Spalier von Menschen, aus dem Jubel stieg, schritt das erlauchte Paar. Kein Kaiser hatte jemals schöneren Einzug gehalten. Man brüllte hoch, heil und wir gratulieren. Man warf Blumen, die von Frau Lotte mit würdevoller Grazie empfangen wurden. Die Kapelle spielte großen Tusch. Der Propagandaminister bekam ein hassverzerrtes Gesicht. Aber darauf achtete niemand, außer vielleicht Hendrik Höfgen. Dieser stand unbeweglich. Er erwartete seinen Gönner in zusammengenommener, anmutig steifer Haltung. Der Ministerpräsident schob seinen Bauch, dessen enorme Wölbung, in die der Brust überging, majestätisch durch die strahlende Versammlung. Der Ministerpräsident grinste. Sein Weib Lotte grinste nicht, sondern verschenkte Lächeln. Eine Königin Luise in jedem Zoll. Sie war zur Idealgestalt geworden unter den deutschen Frauen. Sie hatte große, runde, etwas hervortretende Kuhaugen von einem feuchtstrahlenden Blau, schönes blondes Haar und einen schneeweißen Busen. Man erzählte sich bewundernd von ihr, dass sie sich gelegentlich bei ihrem Gatten für Juden aus der guten Gesellschaft einsetze. Die Juden kamen trotzdem ins Konzentrationslager. Man nannte sie den guten Engel des Ministerpräsidenten. Indessen war der Fürchterliche nicht milder geworden, seitdem sie ihn beriet. Als sie zum letzten Mal im Staatstheater auftrat, spielte sie die Minna von Barnhelm. So deklamierte sie, ehe sie in den Palast des Fliegergenerals übersiedelte, noch einmal die Sätze eines Dichters, den ihr Gemahl und seine Spießgesellen hetzen und verfolgen lassen würden, lebte er heute und hier. In ihrer Gegenwart wurden die schauerlichsten Geheimnisse des totalen Staates besprochen. Sie lächelte mütterlich. Morgens, wenn sie ihrem Gatten neckisch über die Schulter lugte, sah sie Todesurteile vor ihm auf dem Renaissance-Schreibtisch und er unterzeichnete sie. Abends zeigte sie den weißen Busen und die ehrenblonde Kunstfrisur in Opernpremieren oder an den geschmückten Tafeln der Bevorzugten, die ihres Umgangs gewürdigt wurden. Immer noch wurde Tusch gespielt, ebenso laut wie ausführlich, immer noch dauerte das huldigende Geschrei. Inzwischen waren Lotte und ihr Dicker beim Propagandaminister und bei Höfgen angekommen. Hier standen sie, dargeboten der brennenden Neugier einer gewählten Öffentlichkeit. Vier Mächtige in diesem Lande, vier Gewalthaber, vier Komödianten. Der Reklamechef, der Spezialist für Todesurteile und Bombenflugzeuge, die geheiratete Sentimentale und der fahle Intrigant. Die gewählte Öffentlichkeit beobachtete, wie der Dicke dem Herrn Intendanten auf die Schulter schlug, dass es krachte, und sich mit einem grunzenden Lachen erkundigte: Na, wie geht's, Mephisto? So haben wir es gern, denn von heut an gehört uns die Welt. Jawohl, meine Herren, die Sorgen sind fern. Wir tun, was uns gefällt. Und wer uns stört, ist erst noch begreift. Längst von uns schon eingeseit. Jawohl, meine Herren, darauf können Sie schwören. Jawohl, jawohl, jawohl. Nach und nach füllte sich die Theaterkantine, die nach den Initialen des Hamburger Künstlertheaters kurz HK genannt wurde. Die Schauspieler grüßten mit einer respektvoll betonten Herzlichkeit den Direktorentisch und riefen dem Wirt, einem gedrungenen, kräftigen Greise mit weißem Knebelbart und blauroter Nase, kleine Scherze zu. Drunten im Theater spielte Dora Martin, die mit ihrer heiseren Stimme, der verführerischen Magerkeit und den tragisch weiten, kindlichen und unergründlichen Augen das Publikum der großen deutschen Städte verhexte, einen Reißer zu Ende. Die beiden Direktoren hatten nach dem zweiten Akt ihre Loge verlassen. Die übrigen Mitglieder des Künstlertheaters waren im Saal geblieben, um der Berliner Kollegin, die sie halb bewunderten und halb hassten, bis zum Schluss zuzusehen. Alle sprachen über Dora Martin, jeder hatte seine eigene Ansicht über den Rang ihrer Leistung, nur darüber, dass sie entschieden zu viel Geld verdiente, waren sich alle einig. An dieser Starwirtschaft geht das deutsche Theater zugrunde. Die Martin ist eine Jüdin. Es war der junge Hans Miklas, der sich unvermittelt so vernehmen ließ. Alle schauten betroffen und etwas angewidert zu ihm hin. Direktor Kroge sagte schließlich ziemlich scharf: »Was soll denn das?« und machte ein Gesicht so böse, wie es ihm möglich war. Miklas drehte das verstockte, bleiche Gesicht zur Seite, die Lippen böse aufeinander gepresst. Sie ist doch eine Jüdin. Er sprach so leise, dass fast niemand es hören konnte. Man schaute zu Hans Miklas hin, der an einem kleinen Tisch in der entferntesten Ecke des Raumes bei der dicken alten Soufflöse Frau Efeu, bei Willi Böck, dem kleinen Gardobier, und bei dem Bühnenpförtner Herrn Knurr Platz genommen hatte. Zum Gardobier Böck, zur Soufflöse Efeu und Herrn Knurr pflegte sich Hans Miklas stets dann zu setzen, wenn er sich recht niederträchtig benachteiligt fand von der Direktion des Künstlertheaters, die er vor seinen politischen Freunden als verjudet und marxistisch bezeichnete. Vor allem hasste er Höfgen, diesen ekelhaften Salonkommunisten. Höfgen war, wenn man Miklas glauben durfte, eifersüchtig und eitel. Höfgen war größenwahnsinnig und wollte alles spielen, besonders aber spielte er ihm, Miklas, die Rollen weg. In diesem Augenblick wurden gedämpfte Rufe laut und alles drehte sich der Türe zu, die sich geöffnet hatte. Dora Martin stand auf der Schwelle. Hinter ihr drängte sich, wie auf der Bühne das Gefolge hinter der Königin, das Ensemble, mit dem sie reiste. Dora Martin lachte und winkte allen Mitgliedern des Hamburger Künstlertheaters zu. Dabei rief sie mit ihrer heiseren Stimme auf jene berühmte Art, die von 1000 jungen Schauspielerinnen im ganzen Lande kopiert wurde, in jedem Satz einige Worte zerdehnend: »Kinder, wir sind eingeladen, ein ganz langweiliges Bankett, furchtbar schade, aber wir müssen hingehen.« Da geschah es, dass jemand hinter ihr sich durchs Gefolge drängte. Es war Hendrik Höfgen, der unvermittelt hervorkam. Er hatte den Smoking an, den er in mondänen Rollen auf der Bühne trug und der, aus der Nähe betrachtet, schon recht abgetragen und fleckig wirkte. Über den Schultern lag ihm ein weißes Seidentuch. Sein Atem flog, Wangen und Stirne waren hektisch gerötet. Einen recht beunruhigenden Eindruck machte das nervöse Lachen, das ihn schüttelte, während er sich in gehetzter Eile, umflattert vom Seidentuch, tief über die Hand der Diva bückte. »Entschuldigen Sie«, brachte er hervor, das Gesicht, in dem das Monokel überraschend festhielt, immer noch über ihre Hand gebückt und immer noch heftig lachend. »Es ist ja fantastisch, eine fantastische Sache.« Das Lachen beutelte ihn. Sein Gesicht wurde immer röter. »Aber ich wollte Sie doch nicht gehen lassen.« Dabei richtete er sich endlich auf, ohne Ihnen gesagt zu haben, wie sehr ich diesen Abend genossen habe, wie wunderschön es gewesen ist. »Schwindler«, rief sie, »Sie sind gar nicht im Theater gewesen.« Dabei schlug sie ihn leicht mit dem gelben, schweinsledernen Handschuh. »Aber das macht nichts.« Sie strahlte ihn an. »Sie sollen ja so begabt sein.« Dora Martin girrte, er aber sang vor Manieriertheit. Dabei zeigte er jenes Lächeln, das er auf den Proben den Damen vorzumachen pflegte, wenn sie verfängliche Szenen zu spielen hatten. Er entblößte die Zähne und war ziemlich gemein. Er bezeichnete es als das asige Lächeln. »Asiger, verstehst du, meine Liebe, asiger«, mahnte er auf den Proben, und er machte es vor. »Sie werden es schon noch beweisen, Ihr Talent«, sagte Dora Martin leise. Und eine Sekunde lang war nicht nur ihr Blick ernst, sondern auch ihr Gesicht. Ernsten Gesichtes, beinahe drohend, nickte sie ihm zu. Dann lachte die Martin wieder, girrte: »Wir sind viel zu spät«, winkte und entschwand mit dem Gefolge. Für den nächsten Tag hatte Hendrik den Beginn der Probe auf 9:30 Uhr angesetzt. Gleich bei seinem Eintritt waren sich alle darüber klar, dass er sich heute in der ungnädigsten Stimmung befand. Der strahlende Causeur vom vorigen Abend war nicht wiederzuerkennen. Er rannte im Zuschauerraum umher, während auf der Bühne gearbeitet wurde. Den Moritz Stiefel, die Rolle, welche er sich selber vorbehalten hatte, ließ er von Miklas, dem seine eigene Partie nur sehr wenig zu tun gab, markieren. Darin konnte man eine besondere Bosheit sehen, da der arme Miklas doch seinerseits den Moritz für sein Leben gerne gespielt hätte. Übrigens schien Höfgen mit provokantem Hochmut den Kollegen andeuten zu wollen, dass er seinerseits es keineswegs nötig habe, irgendetwas zu probieren oder vorzubereiten. Er war der Regisseur, stand über dem Ganzen. Seine Routine war so groß wie sein Genie. Die eigene Rolle erledigte er nebenbei.

Der junge Schauspieler Höfgen kämpfte einen erbitterten Kampf mit den Agenturen, den Theaterdirektoren und Feuilletonredaktionen darum, dass man seinen frei erfundenen, preziösen Namen richtig schriebe. Er zitterte vor Zorn und Gekränktheit, wenn er sich auf einem Programm oder in einer Rezension als Henrik aufgeführt fand. Das kleine D in der Mitte seines selbstgewählten Namens war für ihn ein Buchstabe von ganz besonderer, magischer Bedeutung. Wenn er erst erreicht haben würde, dass ausnahmslos alle Welt ihn als Hendrik anerkannte, dann war er im Ziel, ein gemachter Mann. Er gehorchte ihren beiden Befehlen, bewegte den Lichtschalter, so dass plötzlich eine grelle Helligkeit ihm die Augen blendete und machte dann, die Stirn noch immer gesenkt, ein paar Schritte auf Juliette zu. Sie murmelte mit einer heiseren und höchst beunruhigenden Freundlichkeit, wobei ihre Zähne zusammengebissen blieben: »Komm noch näher, mein Junge.« Da das Mädchen durch seine wehleidige und edle Positur auf die Dauer gelangweilt und irritiert wurde, ließ sie plötzlich eine Zornesstimme hören, die wie heiseres Brüllen aus dem Urwald klang. »Steh doch nicht da, als ob du dir in die Hosen gemacht hättest. Kopf hoch, Mensch!« Majestätischer fügte sie hinzu: »Blicke mir ins Gesicht.« Sprachlos starrte er auf Prinzessin Thebab, seine schwarze Venus. Negerin war sie nur von der Mutter her. Ihr Vater war ein Hamburger Ingenieur gewesen. Aber die dunkle Rasse hatte sich als stärker erwiesen als die helle. Sie sah nicht nach Halbblut aus, sondern beinahe nach Vollblut. Für Juliettens höchst barbarisches Haupt hätte man sich als Hintergrund eine Urwaldlandschaft gewünscht, statt dieser bürgerlichen Stube mit ihren Plüschmöbeln, Nippesfiguren und seidenen Lampenschirmen. Der Schauspieler Höfgen übrigens hatte die Bekanntschaft seiner schwarzen Venus keineswegs auf dem Strich gemacht. Vielmehr in der engen, vom Tabaksqualm und vom Lärm besoffener Schiffer erfüllten Kneipe, wo sie für eine Abendgage von 3 Mark ihre dunklen, glatten Glieder und ihre kunstvoll klappernden Steps zur Schau stellte. Auf dem Programm des finsteren Kabaretts war die schwarze Tänzerin Juliette Martens als Prinzessin Thebab angezeigt, ein Name, den sie nur als Künstlerin führen durfte, auf den sie aber auch im zivilen Leben Anspruch zu haben behauptete. Nachdem die Nummer der Prinzessin Thebab beendet gewesen war, hatte er sich in der Garderobe der Künstlerin melden lassen, um ihr seinen Wunsch vorzutragen, nämlich den, Tanzstunden bei ihr zu nehmen. »Heute muss ein Schauspieler trainiert sein wie ein Akrobat«, hatte Höfgen erklärend hinzugefügt. So war die Beziehung zwischen Hendrik Höfgen und Juliette Martens entstanden. Das dunkle Mädchen war die Lehrerin, also die Herrin. Vor ihr stand der bleiche Mann als der Schüler, als der Gehorchende, sich Erniedrigende, der die häufige Strafe mit der gleichen Demut empfängt wie das seltene karge Lob. Er musste alles ablegen. Schließlich stand er vor ihr in der unwürdigen Tracht, die er seinen Trainingsanzug nannte, in der kindischen und ridikülen Aufmachung, bestehend aus schwarzen, ausgeschnittenen Halbschuhen mit weißen Söckchen, aus dem kurzen Höschen von glänzend schwarzem Satin, wie die kleinen Buben es in der Turnstunde tragen, und dem gestreiften Hemd, das Hals und Arme entblößt ließ. Die Schwarze machte sich am Grammophon zu schaffen. In die Jazzmusik hinein, deren rhythmischer Lärm plötzlich einsetzte, sagte sie rau: »Fang schon an.« Hendrik hatte langsam zu tanzen begonnen. Aber wohin war die triumphale Leichtigkeit, die vom Publikum und Kollegen an ihm bewundert wurde? Sie war verschwunden. Nur unter Qualen schien er jetzt die Füße zu setzen, freilich unter Qualen, die auch Wonnen waren. Dies verrieten das selbstvergessene Lächeln der fahlen, aufeinandergepressten Lippen und der benommene Blick. »Schneller, schneller«, forderte sie wütend. »Was hast du denn in den Knochen? Und du willst ein Mann sein? Du willst ein Schauspieler sein und dich auch noch für Geld sehen lassen? Da, du komisches Stückchen Elend!« Die Peitsche fuhr ihm über die Waden und über die Arme. Seine zusammengepressten Lippen zitterten. Prinzessin Thebab schlug noch einmal zu. Sie zielte mit der roten Peitsche nach seinem Gesicht. Er duckte sich noch rechtzeitig. »Lass das«, sagte er kurz und fügte noch hinzu, »genug für heute.« Sie schritt auf ihn zu. Als sie neben ihm stehen blieb, seufzte er leise. »Wie gut.« »Hat es dir Spaß gemacht?«, fragte sie ziemlich trocken. Er hatte seine breiten, bleichen, rötlich behaarten Hände auf ihre edlen, von schwarzer Seide überglänzten Knie gelegt. »Ich werde dich immer lieben«, sagte er erschöpft. »Du bist stark, du bist rein. Wenn ich den Leuten ein bisschen gefalle, wenn ich Erfolg habe, dir verdanke ich ihn. Dich zu sehen, dich zu berühren, Prinzessin Tebab, das ist wie eine Wunderkur für mich. Etwas Herrliches, eine Erfrischung ganz ohnegleichen. Ach, wenn du nur immer schwatzen und lügen kannst«, sagte sie mütterlich. »Du bist doch der drolligste kleine Dreckhaufen, dem ich jemals begegnet bin.« Er schlang mit einer hilfesuchenden Gebärde seine beiden Arme um das schwarze Mädchen. Er spielte alles, jugendliche Rollen und alte. Nicht nur Miklas hatte Anlass, auf ihn eifersüchtig zu sein. Höfgen gewann sich die Kinderherzen als witziger und schöner Prinz im Weihnachtsmärchen. Die Damen fanden ihn unwiderstehlich in französischen Konversationsstücken und in den Komödien von Oscar Wilde. Der literarisch interessierte Teil des Hamburger Publikums diskutierte seine Leistungen in Frühlings Erwachen, als Advokat in Strindbergs Traumspiel, als Leons in Büchners Leons und Lena. Er konnte elegant sein, aber auch tragisch. Er hatte das asige Lächeln, aber auch den Leidenszug an den Schläfen. Er bezauberte mit übermütigem Esprit, er imponierte mit herrisch gerecktem Kinn, abgehacktem Kommandoton und stolz nervösen Gebärden. Er rührte durch Demut, hilflos irrenden Blick, weltfremd zarte Verstörtheit. Er war gütig oder gemein, hochfahrend oder zärtlich, schneidig oder gebrochen, ganz wie das Repertoire es verlangte. In Schillers Kabal und Liebe spielte er abwechselnd den Major Ferdinand und den Sekretarius Wurm, den überschwänglichen Liebhaber und den ruchlosen Intriganten. Dabei hätte er es kaum nötig gehabt, seine Wandlungsfähigkeit, an der niemand zweifelte, solcher Art kokett zu betonen. Vormittags hatte er Proben zum Hamlet, nachmittags zu einer Posse, Mieze macht alles. Die Posse kam zum Silvesterabend heraus und wurde ein starker Erfolg. Höfgen arbeitete 16 Stunden am Tag und hatte jede Woche mindestens einen Nervenzusammenbruch. Hans Miklas hasste, hungerte, wenn die Eva ihm nicht gerade Butterbrote schenkte, schimpfte mit seinen politischen Freunden auf Marxisten, Juden und Judenknechte, bekam kleine Rollen und unterhalb der Backenknochen immer schwärzere Löcher. Otto Ulrichs steckte mit seinen politischen Freunden zusammen. Gerade vor ihnen war es ihm peinlich, dass die Eröffnung des Revolutionären Theaters immer wieder hinausgeschoben wurde. Jede Woche erfand Höfgen eine neue Ausrede. Es geschah häufig, dass Ulrichs nach der Probe den Freund beiseite nahm, um zu flehen: »Hendrik, wann fangen wir an?« Dann redete Höfgen, schnell und leidenschaftlich, von der Verwerflichkeit des Kapitalismus, vom Theater als politischem Instrument, von der Notwendigkeit einer kraftvollen, durchgearbeiteten, künstlerisch-politischen Aktion und versprach schließlich unmittelbar nach der Premiere von »Mieze macht alles« mit den Proben für das Revolutionäre Theater zu beginnen. Jedoch ging die stimmungsvolle Silvesterpremiere vorüber. Viele andere Premieren folgten. Die Saison nahte sich ihrem Ende, sie war fast vorbei. Vom Revolutionären Theater gab es noch immer nicht mehr als das schöne Briefpapier, auf dem Höfgen eine hochgestimmte und verzweigte Korrespondenz mit prominenten Autoren sozialistischer Gesinnung führte. Als Otto Ulrichs wieder einmal bat und drängte, erklärte Hendrik ihm, für diese Saison sei es tief bedauerlicherweise und infolge eines Zusammenkommens von fatalsten Umständen zu spät geworden, man müsse leider bis zum nächsten Herbst warten. Diesmal verfinsterte sich Ulrichs Miene, Hendrik aber legte dem Freund und Gesinnungsgenossen den Arm um die Schulter und redete auf ihn ein mit jener durchaus unwiderstehlichen Stimme, die erst sang und bebte, dann heftig und schneidend wurde, denn nun geißelte Höfgen die moralische Verkommenheit der Bourgeoisie und pries die internationale Solidarität des Proletariats. Ulrichs war zu versöhnen, man trennte sich mit langem Händedruck. Mindestens einen gab es im Ensemble des Künstlertheaters, für den die Entwicklung der Dinge eine große Freude war. Hans Miklas strahlte und triumphierte. Er habe es ja gleich gewusst, dass die ganze Geschichte mit dem sogenannten revolutionären Theater ein ausgemachter Schwindel sei, erklärte er laut. Sein trotziges Gesicht schien erhellt von dem starken Vergnügen, welches ihm das Fiasko des revolutionären Theaters bereitete. Wenige Tage später kam es zwischen Hendrik und Miklas zu einem Zusammenstoß, der damit endigte, dass Höfgen die fristlose Entlassung des jungen Schauspielers bei der Direktion des Hamburger Künstlertheaters durchsetzte. Der Anlass zu der Katastrophe, die für Höfgen ein Triumph, für Hans Miklas aber verhängnisvoll und vernichtend wurde, schien zunächst harmlos. Hendrik war an diesem Abend in brillanter Stimmung. Der Schalk saß ihm im Nacken, er schäumte über vor echt rheinischer Munterkeit und überraschte die ehrfurchtsvoll belustigten Kollegen mit immer neuen Schnurren und Scherzen. Gerade hatte er ein ebenso vergnügliches wie ergiebiges Spiel ersonnen. Da er in den Zeitungen nur die Theaternachrichten gründlich las und sich eigentlich nur für Dinge, die das Theater betrafen, lebhaft interessierte, wusste er in den Ensembles aller deutschen Schauspiel-, Opern- oder Operettenbühnen Bescheid. Sein geübtes Gedächtnis behielt den Namen der zweiten Altistin in Königsberg wie der Salondame in Halle an der Saale. Zu der Unannehmlichkeit mit Miklas kam es, als jemand fragte, bitte, wer ist die erste Sentimentale am Stadttheater in Jena? Hendrik erwiderte, eine blöde Kuh, sie heißt Lotte Lindenthal. Daraufhin mischte sich Miklas ein, der abseits geblieben und nicht mitgelacht hatte. Warum ist gerade Lotte Lindenthal eine blöde Kuh? Höfgen versetzte eisig, ich weiß nicht, warum sie eine ist, aber sie ist eine. Und Miklas mit einer rauen und leisen Stimme, ich aber kann Ihnen sagen, Herr Höfgen, warum Sie gerade diese Dame beleidigen wollen, weil Sie ganz genau wissen, dass sie die Freundin eines unserer nationalsozialistischen Führer ist, nämlich unseres heroischen Kampffliegers, hier unterbrach ihn Höfgen, der mit den Fingern hart auf die Tischplatte trommelte und dessen Gesicht vor Hochmut versteinert schien. Es interessiert mich nur mäßig, Namen und Titel von Fräulein Lindenthals Buhlen zu erfahren, sagte er, ohne Miklas eines Blickes zu würdigen. Übrigens wird das eine lange Liste werden. Fräulein Lindenthal amüsiert sich nicht nur mit dem Fliegeroffizier. Miklas, die Fäuste geballt und den Kopf geduckt, stand in der kampfbereiten Haltung eines Gassenjungen, der sich gleich zur großen Rauferei auf den Gegner stürzen wird. Unter einer wütend gesenkten Stirne schienen die hellen Augen erblindet zu sein vor Zorn. »Hüten Sie sich«, keuchte er, und alle im Lokal erschraken über seine freventliche Kühnheit. »Ich dulde es nicht, dass eine Dame öffentlich beleidigt wird, nur weil sie der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei angehört und die Freundin eines deutschen Helden ist. Ich dulde es nicht«, knirschte er mit den Zähnen, und er tat ein paar drohende Schritte. »Sie dulden es nicht«, wiederholte Hendrik und lächelte diabolisch. »Ei, ei«, fügte er noch höhnisch hinzu, woraufhin Miklas sich nun wirklich auf ihn stürzen wollte. Er wurde aber zurückgehalten von Otto Ulrichs, der ihn kräftig an den Schultern packte. »Du bist wohl besoffen«, schrie Ulrichs und schüttelte Miklas, der hervorbrachte, »ich bin nicht besoffen, im Gegenteil. Aber vielleicht bin ich der Einzige hier im Raum, der noch einen Rest von Ehrgefühl im Leibe hat. Niemand in diesem verjudeten Milieu scheint etwas dabei zu finden, wenn man eine Dame beschimpft. Genug!« Dieser metallisch klirrende Ruf kam von Höfgen, der hoch aufgerichtet stand. Alle sahen ihn an. Er sprach mit einer fürchterlichen Langsamkeit. »Das glaube ich wohl, mein Lieber, dass Sie jetzt nicht besoffen sind. Sie werden sich nicht auf mildernde Umstände berufen können. Unter dem verjudeten Milieu, in dem Sie sich jetzt noch befinden, werden Sie nicht lange mehr zu leiden haben. Verlassen Sie sich auf mich.« Und Höfgen verließ mit steifen, kleinen Schritten das Lokal. Direktor Kroge, welcher der skandalösen Szene der Kantine nicht beigewohnt hatte, war nicht ohne weiteres geneigt, Höfgens Wunsch nach fristloser Entlassung des jungen Schauspielers zu entsprechen. »Ich bin erstaunt«, sagte Hendrik. »Der Fall liegt einfach. Ihr habt zwischen mir und Herrn Hans Miklas zu wählen. Wenn er an diesem Theater bleibt, werde ich es verlassen. Dieses sprach er mit einer feierlichen Schlichtheit, die an dem unerbittlichen Ernst seiner Worte nicht zweifeln ließ. Miklas flog. Kroge hatte nur mit Mühe und dank der eifrigen Unterstützung Ulrichs durchsetzen können, dass der verabschiedete junge Schauspieler die Gage für 2 Monate ausbezahlt erhielt. Hendrik Höfgen hatte den Unbotmäßigen erledigt, den Aufsässigen aus dem Wege geschafft. Sein Triumph war vollkommen. Mehr denn je bewunderten ihn alle Mitglieder des Künstlertheaters. Seine überragende Stellung anzuzweifeln war niemandem möglich. Er regierte in der Kantine, im Büro, auf der Bühne. Seine Gage wurde auf 1500 Mark erhöht. Und in den kameradschaftlichen Ton, den er Otto Ulrichs gegenüber beibehielt, mischte sich eine gönnerhafte, beinahe etwas verächtliche Note. Weißt du mal nicht mehr aus, noch ein, kann sei ein Mann der Paar. Lass allen Kummer, Kummer sein, denke an den guten Rat. Singe nicht, wenn du mal traurig bist, singe nicht, wenn dich kein Mädel küsst. Singe nicht, weil du dann leicht vergisst, tralalalalalala. Singe nicht, dann lacht der Sonnenschein, singe nicht, dann bist du nicht allein. Singe nicht und du wirst glücklich sein, tralalalalala. Wenn auch die Leute fragen, ob sie nichts anderes tun, musst du als Antwort sagen, nur zum Trotz fang ich noch mal von vorne an. Singe nicht, wenn du mal traurig bist, singe nicht, wenn dich kein Mädel küsst, singe nicht, weil du dann leicht vergisst. Tralalalalala, tralalalala, tralalalala. Hendrik Höfgen litt, wenn er die Berliner Zeitungen las. Sein Herz zog sich zusammen und schmerzte vor Neid und Eifersucht. Triumphaler Erfolg der Martin. Neuinszenierung des Hamlet am Staatstheater. Sensationelle literarische Premiere am Schiffbauer Damm. Und er saß in der Provinz. Die Hauptstadt kam ohne ihn aus. Die Filmgesellschaften, die großen Theater, sie bedurften nicht seiner. Ihn rief man nicht. Seinen Namen kannte man nicht in Berlin. Wurde er einmal erwähnt von den Hamburger Korrespondenten eines Berliner Blattes, dann war er gewiss falsch geschrieben. In der Rolle des unheimlichen Intriganten fiel ein Herr Henrik Höpfgen auf. Ein Herr Henrik Höpfgen. Ihm sank die Stirne nach vorn. Die Sucht nach dem Ruhm, dem großen eigentlichen Ruhm, dem Ruhme der Kapitale, nagte an ihm wie ein physischer Schmerz. Liebling eines provinziellen Publikums zu sein, ich bedanke mich schön. Lieber fange ich in Berlin noch mal von vorne an, als dass ich diesen Betrieb hier länger mitmache. Zunächst gastiere ich einmal in Wien. Er sagte es nachlässig, als erwähnte er eine Tatsache, welche längst bekannt sein musste. Der Professor hat mich aufgefordert, sagte er und putzte sein Monokel mit dem Seidentuch. Eine ganz nette Rolle, eigentlich wollte ich ablehnen wegen der schlechten Saison. Wer ist schon in Wien, jetzt im Juni? Aber schließlich habe ich mich doch entschlossen anzunehmen. Man weiß ja nie, was für Folgen so ein Gastspiel beim Professor haben kann. Übrigens wird die Martin meine Partnerin sein, bemerkte er noch, während er sich das Monokel wieder vors Auge klemmte. Der Professor war jener Regisseur und Theaterleiter von legendärem Ruhm und ungeheurem internationalen Ansehen, der mehrere Theater in Berlin und Wien beherrschte. Wirklich hatte sein Sekretariat dem Schauspieler Höfgen eine mittlere Rolle in der Alt-Wiener Posse angeboten, die der Professor während der Sommermonate mit Dora Martin in einem seiner Wiener Häuser spielen lassen wollte. Das Wiener Publikum war begeistert von Dora Martin, die in der berühmten Posse abwechselnd als zartes Mädchen und als Schusterbub auf die Bühne kam. Sie verführte mit den rätselhaften, weit geöffneten Kinderaugen, mit den girrenden und heiseren Tönen ihrer Stimme. Ihr Erfolg war so groß, dass kein anderer neben ihr aufkommen konnte. Die Zeitungskritiken, lange Hymnen auf ihr Genie, erwähnten ihre Partner nur flüchtig. Hendrik aber, der einen geckenhaften, grotesken Kavalier zu geben hatte, wurde sogar getadelt. Man warf ihm Übertreibungen und Manieriertheit vor. »Sie sind reingefallen, mein Lieber«, girrte die Martin und winkte ihm tückisch mit den Zeitungsausschnitten. »Das ist ein richtiger Misserfolg, und was das Schlimmste ist, Sie werden überall Henrik genannt. Das ärgert Sie doch besonders. Tut mir so leid.« Sie versuchte ein betrübtes Gesicht zu machen, aber ihre schönen Augen lächelten unter der hohen Stirn, die sie in ernste Falten legte. »Tut mir so leid, wirklich, aber Sie sind ja auch miserabel in der Rolle«, sagte sie beinahe zärtlich. »Vor lauter Nervosität zappeln Sie auf der Bühne wie ein Harlekin. Tut mir ja so furchtbar leid. Natürlich merke ich trotzdem, dass Sie enorm viel Talent haben. Ich werde dem Professor sagen, dass er Sie in Berlin spielen lassen muss.« »Sie haben Freunde, Herr Höfgen. Einige Leute, die etwas vom Theater verstehen, weisen mich auf Sie hin und nun auch noch Dora Martin.« Der Professor versank in Schweigen, das er einige Minuten lang nur ab und zu durch einen knarrenden Laut unterbrach. Höfgen wurde abwechselnd bleich und rot. Das Lächeln auf seiner Miene verzerrte sich. Der nachdenkliche und kalte, zugleich verhangene und durchdringende Blick dieses fleischigen, untersetzten Herrn war nicht leicht zu ertragen. Hendrik begriff plötzlich, warum der Professor, der so gewaltig zu schauen verstand, von seinen Verehrern der Magier genannt wurde. Plötzlich unterbrach Höfgen das peinlich stumme Examen, indem er mit seiner singenden Schmeichelstimme bemerkte, »Im Leben bin ich unscheinbar, Herr Professor, aber auf der Bühne...« Hier richtete er sich auf, breitete überraschend die Arme und ließ die Stimme im Metallton leuchten. »Auf der Bühne kann ich ganz drollig wirken.« Diese Worte begleitete er mit dem aasigen Lächeln. Seine Stimme klang kalt, als der Professor nach mehreren Sekunden bedeutungsvollen Schweigens sagte, »Na, man könnte es ja mal mit Ihnen versuchen.« Die Audienz war beendet, Höfgen wurde mit einer Handbewegung entlassen. »Ich habe Ihnen also diesen sonderbaren Gefallen getan«, sagte der Professor und schaute sinnend auf Dora Martins Schultern, deren Magerkeit der Frisiermantel bedeckte. »Dieser Bursche ist engagiert, dieser... wie heißt er noch?« »Höfgen«, lachte die Martin. »Hendrik Höfgen. Sie werden sich den Namen schon noch merken, mein Lieber.« Der Professor zuckte hochmütig die Achseln, spielte mit der Zunge in den Backen und brachte knarrende Laute hervor. »Er gefällt mir nicht«, sagte er schließlich. »Ein Komödiant.« Die neue, überraschende Situation verjüngt Hendrik Höfgen. Hinter ihm liegt der provinzielle Ruhm, der bequem gemacht hat. Er ist wieder Anfänger, muss sich noch einmal bewähren. Um hinaufzukommen, diesmal ganz hinauf, muss er alle seine Kräfte anspannen. Mit Genugtuung darf er feststellen, sie sind unverbraucht, seine Kräfte. Sie sind einsatzbereit. Sein Körper strafft sich, beinahe gänzlich ist das Fett verschwunden, die Bewegungen sind tänzerisch und kampfeslustig zugleich. Wer so zu lächeln versteht, wer so die Augen schillern lassen kann, der muss Erfolg haben. Schon enthält seine Stimme Jubel über Triumphe, die in Wirklichkeit noch gar nicht eingetroffen sind, jedoch nicht lange auf sich warten lassen können. Erst ist es nur eine kleine Rolle, in welcher man ihn bemerkt, aber man bemerkt ihn. Die Zeitungen erwähnen schon den begabten Herrn Hendrik Höfgen. Und er hat in dem russischen Stück doch nur einen betrunkenen jungen Bauern spielen dürfen, der auf die Bühne taumelt, um zunächst zu lallen, dann jedoch zu tanzen. Aber wie er lallt und vor allem wie er tanzt. Das Berliner Publikum ist hingerissen von dem gelehrigen Schüler, der Prinzessin Tebab. Es bricht in Beifall aus. Mit welcher Besessenheit dieser Bursche die Glieder wirft. Alle Welt ist des Lobes voll über den ekstatischen Ausdruck, den man auf seiner Miene bemerkt haben will während des Tanzes. Beim Ende seiner ersten Berliner Saison kann er zufrieden und guter Dinge sein. Man erklärt ihn allgemein als die Größe von morgen, als den aufsteigenden Stern, als die bedeutende Hoffnung. Sein Vertrag für die nächste Spielzeit 1929-30 sieht schon ganz anders aus als der abgelaufene. Die Gage ist ihm fast verdreifacht worden. Der Professor musste es knurrend und knarrend geschehen lassen, denn die Konkurrenz ist hinter Höfgen her. Alle, die sich Höfgen gegenüber skeptisch und ein wenig hochmütig verhalten haben, werden ehrfurchtsvoll zusammenschauern angesichts seiner Karriere, die nun in schwindelerregend steiler Kurve nach oben führt. Am Ende der Spielzeit 1929-30 steht Hendrik Höfgen unvergleichlich größer da als an ihrem Beginn. Alles ist ihm geglückt. Aus jedem Unternehmen wurde der Triumph. In den Theatern des Professors hat er schon beinahe mehr zu sagen als der Chef selber, der sich übrigens selten in Berlin aufhält, sondern meist in London, Hollywood oder Wien. Höfgen bestimmt, welche Stücke angenommen, welche abgelehnt werden. Und er teilt den Schauspielern ihre Rollen zu. Die Dichter, die aufgeführt werden wollen, umschmeicheln ihn. Die Schauspieler, die auftreten wollen, umschmeicheln ihn. Die Gesellschaft oder der Klüngel von reichen Snobs, der sich so nennt, umschmeichelt ihn. Denn er ist der Mann des Tages. Alles ist wieder, wie es in Hamburg war, nur in größerem Stil, nur in anderen Dimensionen. 16 Stunden Arbeit am Tag und dazwischen interessante Nervenkrisen. In den Berliner Salons ist jeder willkommen, der Geld hat oder dessen Name häufig genannt wird von der Boulevardpresse. Auf dem Parkett der Tiergarten- und Grunewald-Villen treffen sich die Schieber mit den Rennfahrern, Boxern und berühmten Schauspielern. Der große Bankier ist stolz darauf, Hendrik Höfgen bei sich zu empfangen. Natürlich erscheint Höfgen nicht vor Mitternacht. Nach der Abendvorstellung tritt er noch in einem Music Hall auf, wo er für 300 Mark ein Chanson singt, welches 7 Minuten dauert. Die schicke Gesellschaft, die er mit seiner Gegenwart beehrt, trällert ihm den Refrain des Songs entgegen, den er berühmt gemacht hat. Es ist doch nicht zu schildern, soll ich denn ganz verwildern? Mein Gott, was ist denn nur mit mir geschehen? Es ist doch nicht zu schildern, das hat die Welt noch nicht gesehen. Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder. In Deutschland steht alles glänzend. Besser könnte es gar nicht stehen, man darf sorglos und guter Dinge sein. Gibt es eine Krise? Gibt es Arbeitslose? Gibt es Saalschlachten in Berlin und nächtliche Straßenkämpfe? Hendrik Höfgen, Spezialist für elegante Schurken, Mörder im Frack, historische Intriganten, sieht nichts, hört nichts. Er lebt gar nicht in der Stadt Berlin. So wenig, wie er jemals in der Stadt Hamburg gelebt hat. Er kennt nichts als Bühnen, Filmateliers, Garderoben, ein paar Nachtlokale, ein paar Festsäle und versnobte Salons. Spürt er, dass die Jahreszeiten wechseln? Wird es ihm bewusst, dass die Jahre vergehen? Die letzten Jahre dieser mit so viel Hoffnung begrüßten, nun so jammervoll verscheidenden Weimarer Republik, die Jahre 1930, 1931, 1932. Der Schauspieler Höfgen lebt von einer Premiere zur nächsten, von einem Film zum anderen. Er zählt Aufnahmetage, Probentage. Aber er weiß kaum davon, dass der Schnee schmilzt, dass die Bäume und Gebüsche Knospen tragen oder Blätter, dass ein Wind die Düfte mit sich trägt, dass es Blumen gibt und Erde und fließendes Wasser. Eingesperrt in seinen Ehrgeiz wie in ein Gefängnis, unersättlich und unermüdlich, immer im Zustand höchster hysterischer Spannung, genießt und erleidet der Schauspieler Höfgen ein Schicksal, das ihm außerordentlich scheint und das doch nichts ist als die vulgäre schillernde Arabeske am Rand eines todgeweihten, dem Geist entfremdeten, der Katastrophe entgegentreibenden Betriebes. Es ist doch nicht zu schildern. Es ist doch überhaupt nicht aufzuzählen, was er alles treibt, durch wie viel verschiedenartige Einfälle und Überraschungen er das öffentliche Interesse auf sich lenkt. Den Vertrag mit den Bühnen des Professors hat er aufgelöst, um frei zu sein für all die verlockenden Chancen, die sich ihm bieten. Nun spielt und inszeniert er einmal hier, einmal dort, wenn die einträgliche Filmtätigkeit ihm Zeit für die Bühne übrig lässt. Auf der Leinwand oder auf der Bühne sieht man ihn. In kleidsamer Apachentracht, rotes Halstuch zum schwarzen Hemd, das Haar einer blonden Perücke, die seine Miene noch verdächtiger wirken lässt, tief in die Stirne frisiert. Im gestickten Kostüm des dandyhaften Rokokofürsten, im üppigen Gewand orientalischer Despoten, in der römischen Toga oder im Biedermeierrock, als preußischen König oder als degenerierten englischen Lord, im Golfanzug, im Pyjama, im Frack oder in der Husarenuniform. In der großen Operette singt er Albernheiten, auf so klug pointierte Manier, dass die Dummen sie für geistreich halten. In klassischen Dramen bewegt er sich mit so eleganter Nachlässigkeit, dass die Werke Schillers oder Shakespeares wie amüsante Konversationsstücke wirken. Aus mondänen Farzen, die in Budapest oder Paris nach billigen Rezepten hergestellt sind, zaubert er raffinierte kleine Effekte, die des Machwerks Nichtigkeit vergessen lassen. Dieser Höfgen kann alles. Seine brillante, vor keiner Zumutung versagende Wandlungsfähigkeit scheint genialen Einschlag zu haben. Wollte man jede seiner Leistungen einzeln betrachten, so käme man wohl zu dem Resultat, dass keine von ihnen allerersten Ranges ist. Als Regisseur wird Höfgen niemals den Professor erreichen. Als Schauspieler kann er es mit seiner großen Konkurrentin Dora Martin nicht aufnehmen, die der erste Stern an einem Himmel bleibt, über den er sich als ein schillernder Komet bewegt. Es ist die Vielfalt seiner Leistungen, die seinen Ruhm ausmacht und immer wieder erneuert. Da gibt es nur eine Stimme im Publikum, fabelhaft, was der alles fertigbringt. Und in gewählteren Ausdrücken wiederholt die Presse die gleiche Meinung. Er ist der Liebling der linksbürgerlichen und linken Blätter, wie er der Favorit der großen jüdischen Salons ist und bleibt. Gerade der Umstand, dass er kein Jude ist, lässt ihn diesen Kreisen besonders schätzenswert erscheinen, denn die jüdische Berliner Elite trägt blond. Die Zeitungen der radikalen Rechten, die täglich die Erneuerung deutscher Kultur durch die Rückkehr zum volkhaft Echten, zu Blut und Boden zornig propagieren, verhalten sich misstrauisch und ablehnend gegen den Schauspieler Höfgen. Er gilt ihnen als Kulturbolschewist. Dass die jüdischen Feuilleton-Redakteure ihn schätzen, macht ihn ebenso verdächtig wie seine Vorliebe für französische Stücke und die exzentrisch volksfremde Modernität seiner Erscheinung. Außerdem verfolgen ihn die nationalistischen Dramatiker mit ihrem Hass, weil ihre Stücke von ihm abgelehnt werden. Cäsar von Muck zum Beispiel, repräsentativer Dichter der aufstrebenden nationalsozialistischen Bewegung, in dessen Dramen erwürgte Juden und erschossene Franzosen die Pointen des Dialogs ersetzen. Cäsar von Muck, höchste Kapazität für kulturelle Fragen im Lager der dezidierten Kulturfeindlichkeit, schreibt über die Neuinszenierung einer Wagner-Oper, mit der Höfgen eben Sensation gemacht hat, dies sei übelste Asphaltkunst, zersetzendes Experiment, durchaus jüdisch beeinflusst und freche Schändung deutschen Kulturgutes. Der Zynismus des Herrn Höfgen kennt keine Grenzen, schreibt Cäsar von Muck. Um dem Kurfürstendamm-Publikum eine neue Unterhaltung zu bieten, wagt er sich an den ehrwürdigsten, größten der deutschen Meister, an Richard Wagner. Recht herzlich amüsiert sich Hendrik gemeinsam mit ein paar radikalen Literaten über diese Redensarten des Blut- und Bodenskribenten. Höfgen hat seine Beziehung zu kommunistischen und halbkommunistischen Kreisen keineswegs aufgegeben. Zuweilen bewirtet er in seiner Wohnung am Reichskanzlerplatz junge Schriftsteller oder Parteifunktionäre, denen er in immer neuen und immer effektvollen Redewendungen seinen unversöhnlichen Hass gegen den Kapitalismus und seine glühende Hoffnung auf die Weltrevolution versichert. Umgang mit den Revolutionären pflegt er nicht nur, weil er meint, diese könnten doch vielleicht einmal an die Macht kommen und dann würden alle Diners sich reichlich bezahlt machen, sondern auch zur Beruhigung des eigenen Gewissens. Man ist anspruchsvoll und möchte doch mehr sein als nur ein gut verdienender Komödiant. Man will nicht ganz aufgehen in einem Betrieb, den man im Grunde zu verachten behauptet, während man doch ganz in seinem Banne steht. Hendrik glaubt, es sich leisten zu können, in eigener Person auf der engen Bühne des Sturmvogels zu erscheinen. Anlässlich einer Feier, die Ulrichs zu Ehren eines Besuchs von russischen Autoren veranstaltet, wird dem Publikum als besondere Attraktion der berühmte Höfgen vom Staatstheater angekündigt. Ehe Ulrichs aber ausreden kann, springt Hendrik, der seinen schlichtesten grauen Anzug angelegt hat und übrigens nicht im eigenen Mercedeswagen, sondern im Taxi vorgefahren ist, elastisch hinter der Kulisse hervor. Nichts von Berühmtheit, nichts von Staatstheater, ruft er mit der metallisch leuchtenden Stimme und reckt mit schöner Geste die Arme. Ich bin euer Genosse Höfgen. Ihm antwortet Jubel. Am nächsten Tag erklärt der streng marxistische Kritiker Dr. Radig im Neuen Börsenblatt, der Schauspieler Höfgen habe sich die Herzen der Berliner Arbeiterschaft mit einem Schlag erobert. Mein Freund, mein guter Freund. Das ist das Schönste, das es gibt auf der Welt. Mein Freund bleibt immer Freund. Und wenn die ganze Welt zusammenfällt, drum sei auch nicht betrübt, wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der beste Schatz, den es gibt. Seine große Rolle in der Saison 1932-33 wird der Mephisto sein. Hendrik spielt ihn in der neuen Faust-Inszenierung, die das Staatstheater zu Goethes 100. Todestag herausbringt. Mephistopheles. Des Chaos wunderlicher Sohn. Große Rolle des Schauspielers Höfgen. Für keine andere hat er jemals so viel Eifer aufgebracht. Der Mephisto soll sein Meisterstück werden. Schon die Maske ist sensationell. Hendrik macht aus dem Höllenfürsten den Schalk. Eben jenen Schalk, als den der Herr der Himmel in seiner unermesslichen Güte den Bösen begreift und ab und zu seines Umgangs würdigt, da er ihm am wenigsten zur Last ist von allen Geistern, die verneinen. Er spielt ihn als den tragischen Clown, als den diabolischen Pierrot. Der kahlgeschorene Schädel ist weiß gepudert wie das Gesicht. Die Augenbrauen sind grotesk in die Höhe gezogen, der blutrote Mund zu einem starren Lächeln verlängert. Mit der Anmut des Tänzers gleitet Hendrik Mephisto im eng anliegenden Kostüm aus schwarzer Seide über die Szene. Mit einer spielerischen Akkuratesse, die verwirrt und verführt, kommen die verfänglichen Weisheiten, die dialektischen Scherze von seinem blutig gefärbten Munde, der immer lächelt. Wer zweifelt daran, dass der schaurig elegante Spaßmacher sich in einen Pudel zu verwandeln vermag, Wein aus dem Holz des Tisches zaubern kann und auf seinen gespreiteten Mantel durch die Lüfte fährt? Diesem Mephisto wäre das Äußerste zuzutrauen. Welch ein Schauer geht durch das Auditorium des Berliner Staatstheaters, da Höfgen Mephistopheles mit seinen grellen Lippen die Worte formt: Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. Der Teufel weiß von den Menschen. Er ist eingeweiht in ihre argen Geheimnisse. Ach, und der Schmerz über sie lähmt seine Glieder und lässt seine Miene versteinern zur Maske der Trostlosigkeit. Nach der Faustpremiere, die mit Ovationen endet, verschließt sich der Schauspieler Höfgen in seine Garderobe, er will niemanden sehen. Eine Besucherin wagt der kleine Böck nicht abzuweisen. Es kommt selten vor, dass Dora Martin sich Vorstellungen ansieht, in denen sie selbst nicht beschäftigt ist. Ihre Anwesenheit heute Abend hat Aufsehen gemacht. Der kleine Böck verneigt sich tief vor ihr und öffnet die Tür zum Heiligtum, zu Hendrik Höfgens Garderobe. Beide sehen überanstrengt aus, sowohl Höfgen als auch seine Kollegin und Konkurrentin. Erst mitgenommen und erschöpft von den Ekstasen des Spiels, die hinter ihm liegen, sie von Sorgen, die ihm unbekannt sind. »Es war gut«, sagt die Martin leise und sachlich. Sie hat sich sofort auf einen Stuhl gesetzt, ehe er ihn ihr noch anbieten konnte. Auf dem schmalen Sessel kauert sie sich zusammen, ihr Gesicht mit der hohen Stirn, den weiten, kindlich sinnenden Augen, steckt tief im Kragen des braunen Pelzes. Es war gut, Hendrik. Ich wusste, dass Sie das können. Der Mephisto ist Ihre große Rolle. Höfgen, der am Schminktisch sitzend ihr den Rücken wendet, lächelt ihr durch den Spiegel zu. Sie sagen das nicht ohne Bosheit, Dora Martin. Sie erwidert, immer noch mit dem ruhigen, sachlichen Ton: Sie irren sich, Hendrik. Ich nehme es niemandem übel, dass er ist, wie er ist. Nun wendet Hendrik ihr sein Gesicht zu, von dem er die Teufelsbrauen und die Farbenpracht auf den Lidern entfernt hat. »Danke, dass Sie heute Abend gekommen sind«, sagt er weich und lässt die Augen schimmern. Aber sie winkt ab, fast verächtlich, als wollte sie sagen, lassen Sie doch nun diese Scherze. Er scheint ihre Geste zu übersehen und erkundigt sich zärtlich. »Was sind Ihre nächsten Pläne, Dora Martin?« »Ich habe Englisch gelernt«, antwortet sie. Er macht ein erstauntes Gesicht. »Englisch? Wieso das? Warum gerade Englisch?« »Weil ich in Amerika Theater spielen werde«, sagt Dora Martin, ohne den ruhigen, prüfenden Blick von ihm zu wenden. Da er immer noch den Verständnislosen spielt und wissen will, wieso und warum gerade in Amerika, spricht sie mit einer gewissen Ungeduld, weil hier Schluss ist, mein Lieber. Ist Ihnen das noch nicht aufgefallen? Da ereifert er sich. Aber was reden Sie, Dora Martin? Für Sie wird sich doch nichts verändern. Ihre Position ist doch unerschütterlich. Sie werden doch geliebt, wirklich geliebt von so vielen Tausenden. Keiner von uns, Sie wissen es doch, keiner von uns empfängt so viel Liebe wie Sie. Hier wird ihr Lächeln so traurig und höhnisch, dass er verstummt. Die Liebe von vielen Tausenden macht sie beinahe tonlos vor Verachtung. Dann zuckt sie die Achseln und nach einem Schweigen an Hendrik vorbei ins Leere, man wird andere Lieblinge finden. Er schwatzt aufgeregt weiter, aber die Theater machen dort Geschäfte. Das Theater wird die Leute immer interessieren, was sonst auch in Deutschland geschieht. Was sonst auch in Deutschland geschieht, wiederholt Dora Martin leise und steht plötzlich auf. Ja, dann wünsche ich Ihnen also alles Gute, Hendrik, sagt sie schnell. Man wird sich lange nicht sehen. Ich reise schon dieser Tage. Schon dieser Tage? Erkundigt er sich verwirrt und sie erwidert, den dunklen Blick in die Ferne gerichtet. Es hat keinen Sinn, noch zu warten. Ich habe hier nichts mehr zu suchen. Nach einer Pause fügt sie hinzu, aber Ihnen wird es schon gut gehen, Hendrik Höfgen, was sonst auch in Deutschland geschieht. Ihr Gesicht unter der rötlichen Fülle des Haares, ein etwas zu großes Gesicht für den schmalen und kleinen Körper, hat Züge von Stolz und Gram, während sie langsam auf die Türe zugeht und Hendrik Höfgens Garderobe verlässt. Der Schauspieler Höfgen befand sich in Spanien, als jener Mann mit der bellenden Stimme, den Hans Miklas und mit ihm eine große Anzahl unwissender und verzweifelter Menschen ihren Führer nannten, Reichskanzler wurde. Der Schauspieler Höfgen spielte den eleganten Hochstapler in einem Detektivfilm, zu dem die Außenaufnahmen in der Nähe von Madrid gedreht wurden. Er stand in seinem schönen beigefarbenen Frühlingsanzug in der Halle des Hotels Ritz, wo ein internationales Publikum die unheilschwangeren deutschen Vorkommnisse besprach. Dem armen Hendrik wurde es heiß und kalt, wenn er bedachte, was ihm nun bevorstehen mochte. Zahlreiche Personen, denen er immer nur Böses angetan, würden jetzt vielleicht die Möglichkeit haben, sich an ihm zu rächen. Cäsar von Muck zum Beispiel. Ach, hätte er sich doch nur ein wenig besser mit dem Blut- und Bodendichter gestellt, anstatt seine Stücke abzulehnen. Sogar an den kleinen Hans Miklas musste der erschütterte Hendrik denken. Was hätte er nun drum gegeben, jenen unseligen Zwischenfall im Hamburger Künstlertheater ungeschehen machen zu können? Welche Bagatelle war damals der Anlass gewesen? Eine Aktrice namens Lotte Lindenthal. Sehr wohl möglich, dass selbst aus dieser plötzlich eine Person geworden war, die im entscheidenden Grade nützen oder schaden konnte. Nachdem er eine halbe Flasche Champagner getrunken hatte, wurde seine Stimmung etwas zuversichtlicher. Man musste kühl und gefasst bleiben, sich vor Panikstimmungen hüten. Dieser sogenannte Führer war also Reichskanzler. Schlimm genug. Die Leute, die ihn an die Macht geholt haben, diese Deutschnationalen, werden schon dafür sorgen, dass er ihnen nicht gar zu sehr über den Kopf wächst, dachte Hendrik. Dann fielen die großen Oppositionsparteien ihm ein, die doch schließlich noch existierten. Die Sozialdemokraten und die Kommunisten würden Widerstand leisten, vielleicht bewaffneten Widerstand. So beschloss Hendrik Höfgen in seinem Hotelzimmer und bei seiner halben Flasche Sekt, nicht ohne lustvolles Gruseln, nein, bis zur nationalsozialistischen Diktatur war es noch weit. Vielleicht würde die Situation sogar überraschend schnell umschlagen. Der Versuch, das deutsche Volk den Faschismus auszuliefern, könnte enden mit der sozialistischen Revolution. Dergleichen war sehr wohl möglich, und dann würde sich herausstellen, dass der Schauspieler Höfgen ungemein schlau und weitblickend spekuliert hatte. Angenommen aber sogar, die Nazis blieben an der Regierung. Was hatte er, Höfgen, schließlich von ihnen zu fürchten? Er gehörte keiner Partei an, er war kein Jude. Vor allem dieser Umstand, dass er kein Jude war, erschien Hendrik mit einem Mal ungeheuer tröstlich und bedeutungsvoll. Was für ein unverhoffter, bedeutender Vorteil. Man hatte es früher gar nicht so bedacht. Er war kein Jude, also konnte ihm alles verziehen werden, selbst die Tatsache, dass er sich im Kabarett Sturmvogel als Genosse hatte feiern lassen. Am nächsten Morgen freilich war ihm wieder viel beklommener zumute. Schlechtes Wetter hinderte die deutschen Schauspieler, mehrere Tage lang Aufnahmen im Freien zu machen. Man war genötigt, bis zum Ende des Februar in Madrid zu bleiben. Die Nachrichten, die aus der Heimat kamen, waren widerspruchsvoll und erregend. Außer jedem Zweifel schien zu sein, dass Berlin sich in einem wahren Delirium der Begeisterung für den nationalsozialistischen Reichskanzler befand. Der jugendliche Liebhaber, ein schöner Mann mit einem langen, slawisch lautenden Namen, prahlte plötzlich damit, dass er schon seit Jahren Mitglied der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei sei, was er bis dahin konsequent verschwiegen hatte. Seine Partnerin, deren weiche, dunkle Augen und sanft gebogene Nase zu Zweifeln an ihrer germanischen Reinrassigkeit berechtigten, gab zu verstehen, dass sie mit einem hohen Funktionär derselben Partei so gut wie verlobt sei. Den jüdischen Komiker aber sah man immer bedrückter werden. Höfgen seinerseits hatte sich zu der einfachsten und wirkungsvollsten Taktik entschlossen. Er hüllte sich in ein geheimnisvolles Schweigen. Niemand sollte ahnen, wie viel Sorgen er zu verbergen hatte. Als die Truppe sich zur Heimreise anschickte, behauptete Hendrik, wichtige Besprechungen in Filmangelegenheiten riefen ihn nach Paris. Sein Gedanke war, ich muss Zeit gewinnen. Es durfte kaum ratsam sein, sich gerade jetzt in Berlin zu zeigen. In einigen Wochen hat man sich wahrscheinlich beruhigt. Hingegen standen die fulminanten Überraschungen erst bevor. Als Höfgen in Paris eintraf, war das Erste, was er erfuhr, die Nachricht vom Brande des Deutschen Reichstags. Nach dem Reichstagsbrand waren in Berlin mehrere Personen verhaftet worden, mit denen er auf vertrautem Fuße gestanden hatte, darunter auch Otto Ulrichs. Von Tag zu Tag verschob Hendrik seine Abreise. Das waren bittere Wochen. Die bittersten vielleicht, die er jemals durchgemacht hatte. Er sah keinen Menschen. Zwar wusste er, dass einige seiner Bekannten in Paris eingetroffen waren, aber er wagte es nicht, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Was gab es zu sprechen zwischen ihm und jenen? Sie würden ihn enervieren, mit pathetischen Ausbrüchen des Entsetzens über die deutschen Geschehnisse, die in der Tat immer toller, immer grauenerregender wurden. Gewiss hatten diese Leute schon alle Brücken abgebrochen zu einer Heimat, deren Tyrannen sie so unversöhnlich hassten. Sie waren schon Emigranten. Bin auch ich einer? Musste Hendrik Höfgen sich angstvoll fragen. Aber alles in ihm wehrte sich dagegen, dies zuzugeben. Andererseits begann, in den vielen einsamen Stunden, die er in seinem Hotelzimmer, auf den Brücken, Straßen, in den Cafés der Stadt Paris verbrachte, ein dunkler Trotz in ihm zu wachsen, ein guter Trotz, das beste Gefühl, das er jemals aufgebracht hatte. »Habe ich es nötig, das Mordgesindel um Verzeihung anzubetteln?« dachte er dann. »Bin ich denn auf sie angewiesen? Hat mein Name nicht schon internationalen Klang? Ich könnte mich überall durchbringen, es würde wohl nicht ganz leicht sein, aber es müsste gehen. Welche Erleichterung, ja, welche Erlösung würde es bedeuten, stolz und freiwillig sich zurückzuziehen von einem Lande, wo die Luft verpestet ist, mit lauter Stimme die Solidarität zu erklären mit jenen, die kämpfen wollen gegen das blutbefleckte Regime. Wie rein würde ich mich fühlen dürfen, könnte ich mich durchringen zu solchem Entschluss? Was für einen neuen Sinn, welch neue Würde bekäme mein Leben?« Da seine Einsamkeit anfing, ihm unerträglich zu werden, spielte er mit dem Gedanken, Prinzessin Tebab nach Paris kommen zu lassen. Hendrik hatte süße und rebellische Träume, in deren Mittelpunkt Prinzessin Thebab stand. In krassen und erregenden Farben malte er sich das Leben aus, das er gemeinsam mit ihr führen würde. Man könnte damit beginnen, als Tanzpaar in Paris, London oder New York sein Brot zu verdienen. Hendrik und Juliette, die zwei besten Step-Tänzer der Welt. Beim Tanzen würde es wahrscheinlich nicht bleiben. Hendrik erwog kühnere Möglichkeiten. Aus dem Tanzpaar könnte ein Hochstaplerpaar werden. Wie lustig würde es sein, die Rolle des mondänen Kriminellen, die man so oft in Filmen oder Theaterstücken verkörpert hatte, auch einmal in der Wirklichkeit zu spielen, mit allen Gefahren, allen Konsequenzen. Seite an Seite mit dieser herrlichen Wilden, eine verhasste Gesellschaft, die nun im Faschismus ihr wahres, gräuliches Gesicht enthüllte, zu betrügen und zu brüskieren. Was für eine bezaubernde Vorstellung. Mehrere Tage lang war Hendrik ganz besessen von ihr. Vielleicht hätte er wirklich den ersten Schritt zu ihrer Realisierung getan und der dunklen Fürstentochter depeschiert, wenn nicht eine Nachricht bei ihm eingetroffen wäre, durch die seine Situation mit einem Schlage verändert wurde. Eine Hamburger Freundin, Angelika Siebert, berichtete ihm in einem Brief, dass sie in Berlin sei, ein bisschen filmen dürfte und dass es ihr leidlich gut gehe. Bei den Aufnahmen zu einem großen Biedermeier-Lustspiel hatte sie die Bekanntschaft der Actrice Lindenthal gemacht, eben jener Dame, die in Jena erste Sentimentale, gleichzeitig aber die Freundin eines nationalsozialistischen Fliegeroffiziers gewesen war. Hendrik, der die deutschen Ereignisse mit Gier und Hass in den deutschen Zeitungen verfolgte, wusste, dass der Fliegeroffizier zu den mächtigsten des neuen Reiches gehörte. Also war auch Lotte Lindenthal eine einflussreiche Person geworden. Bei ihr hatte sich Angelika Siebert mit Erfolg für Hendrik verwendet. Fräulein Lindenthal hatte ihn als Mephisto gesehen. »Leute wie ihn können wir gar nicht entbehren«, sagte die kostbare Frau, und sie versprach noch am gleichen Tage mit ihrem mächtigen Freund über den Fall zu reden. Der General erkundigte sich, ob Höfgen ein Jude sei, da er erfuhr, dass es sich, ganz im Gegenteil, um einen garantiert blonden Rheinländer handelte, versprach er, diesem Burschen solle nichts geschehen, was immer er auch früher angestellt haben mochte. So war die trübe Leidenszeit in Paris beendet. Nach der ersten Probe sagte Lotte Lindenthal zu Höfgen, es ist ein Jammer, dass der General jetzt gerade so ungeheuer beschäftigt ist. Wenn er es irgend einrichten könnte, würde er sicher einmal auf die Probe kommen und uns ein bisschen bei der Arbeit zuschauen. Sie können sich gar nicht vorstellen, was für glänzende Ratschläge er uns Schauspielern manchmal gibt. Ich glaube, er versteht vom Theater ebenso viel wie von seinen Flugzeugen und das will was heißen. Hendrik konnte es sich vorstellen und er nickte respektvoll. Dann fragte er Fräulein Lindenthal, ob er sie in seinem Wagen nach Hause bringen dürfe. Sie gestattete es mit einem huldvollen Lächeln. Während er ihr den Arm bot, sagte er leise, »Es bedeutet eine so große, große Freude für mich, mit Ihnen spielen zu dürfen. In den letzten Jahren habe ich gar zu viel unter den Manieriertheiten meiner Partnerinnen zu leiden gehabt. Dora Martin hat die deutschen Schauspielerinnen durch das schlechte Beispiel ihres krampfhaften Stils verdorben. Das war ja kein Theaterspielen mehr, sondern hysterisches Gemauschel. Und nun höre ich von Ihnen wieder einen klaren, einfachen, seelenvollen und warmen Ton.« Hendrik hatte es gewusst, ehe er noch in Berlin angekommen war. Ohne die Protektion der Lindenthal war er verloren. Er hatte furchtbare Feinde, unter ihnen so einflussreiche wie den Dichter Cäsar von Muck, den der Propagandaminister zum Intendanten des Staatstheaters gemacht hatte. Der Dramatiker hatte Höfgen einen eisigen Empfang bereitet. Sein Gesicht mit den Stahlaugen und dem verkniffenen Mund hatte den Ausdruck unnahbarer Strenge und Würde gehabt, während er sagte, »Ich weiß nicht, ob Sie sich wieder bei uns einleben werden, Herr Höfgen. Hier herrscht nun ein anderer Geist als der, den Sie in diesem Hause gewöhnt waren. Mit dem Kulturbolschewismus ist Schluss. Jetzt wird hier weder semitische noch gallische, sondern deutsche Kunst gemacht. Sie werden zu beweisen haben, Herr Höfgen, ob Sie dazu imstande sind, uns bei so erhabener Arbeit behilflich zu sein. Mir schien, offen gesagt, kein besonderer Anlass zu bestehen, Sie aus Paris wieder hierher zu rufen. Aber Fräulein Lindenthal wünscht Sie als Partner in dem kleinen Lustspiel, mit dem Sie hier debütiert. Dies sagte Muck etwas wegwerfend. Ich wollte nicht ungefällig gegen die Dame sein. Und Hendrik kämpfte. Er war blind und taub für alles, was um ihn herum geschah. Hendrik ging auf sein Ziel los, es hieß Lotte. Bemerkte er, wie die Straßen von Berlin sich verändert hatten? Sah er die braunen und die schwarzen Uniformen, die Hakenkreuzfahnen, die marschierende Jugend? Hörte er die kriegerischen Lieder, die auf den Straßen aus den Radioapparaten von der Filmleinwand klangen? Achtete er auf die Führerreden mit ihren Drohungen und Prahlereien? Las er die Zeitungen, die beschönigten, verschwiegen, logen und doch noch genug des Entsetzlichen verrieten? Kümmerte er sich um das Schicksal der Menschen, die er früher seine Freunde genannt hatte? Er wusste nicht einmal, wo sie sich befanden. Vielleicht saßen sie an irgendeinem Kaffeehaustisch in Prag, Zürich oder Paris. Vielleicht wurden sie in einem Konzentrationslager geschunden. Vielleicht hielten sie sich in einer Berliner Dachkammer oder in einem Keller versteckt. Hendrik legte keinen Wert darauf, über diese Einzelheiten unterrichtet zu sein. Ich kann Ihnen doch nicht helfen. Dies war die Formel, mit der er jeden Gedanken an die Leidenden von sich wies. Ich bin selbst in ständiger Gefahr. Wer weiß, ob nicht Cäsar von Muck morgen schon meine Verhaftung durchsetzen wird. Erst wenn ich meinerseits definitiv gerettet bin, werde ich anderen vielleicht nützlich sein können. Auf den Proben hatte er zuweilen große Lust, die Lindenthal anzuschreien. Jeder anderen Kollegin hätte er ins Gesicht gesagt, was Sie da machen, meine Gute, ist schlimmstes Provinztheater. Natürlich hütete sich Hendrik sehr wohl, dergleichen Lotten gegenüber auszusprechen. Während Höfgen und die Lindenthal noch die Komödie »Das Herz« probierten, wurde bekannt, dass der Faust wieder ins Repertoire des Staatstheaters aufgenommen werden sollte. Zu seinem Entsetzen musste Hendrik erfahren, dass Cäsar von Muck, sicherlich im Einverständnis mit dem Propagandaminister, beschlossen hatte, die Rolle des Mephisto mit einem Schauspieler zu besetzen, der schon seit langen Jahren der Nationalsozialistischen Partei angehörte und den man aus der Provinz nach Berlin berufen hatte. Dieses war die Rache des Tannenberg-Dichters an Höfgen, der seine Stücke abgelehnt hatte. Hendrik spürte, ich bin erledigt, wenn Muck durchkommt mit seinem scheußlichen Plan. Der Mephisto ist meine große Rolle. Darf ich ihn nicht spielen, dann ist es erwiesen, dass ich in Ungnade bin. Vor Beginn einer Probe trat Höfgen mit festen Schritten auf Lotte Lindenthal zu und das Beben in seiner Stimme war ausnahmsweise keineswegs künstlich, als er sagte, »Frau Lotte, ich habe eine große, große Bitte an Sie.« Sie lächelte etwas angstvoll. Da sprach er mit tiefem, hypnotisierenden Blick in ihre Augen hinein, »Ich muss den Mephisto spielen. Verstehen Sie mich, Lotte?« »Ich muss.« Sein großer, dringlicher Ernst erschreckte sie, sanft errötend, die Augen niedergeschlagen, wie ein junges Mädchen, dem man den Antrag macht, flüsterte sie, »Ich will versuchen, was ich machen kann. Ich spreche noch heute mit ihm.« Hendrik hatte ein tiefes Aufatmen der Erleichterung. Am nächsten Morgen rief das Sekretariat der Staatstheaterintendanz ihn an, um mitzuteilen, er werde am Nachmittag zur Arrangierprobe der neuen Fausteinstudierung erwartet. Das war der Sieg. Der Ministerpräsident hatte sich für ihn verwendet. »Ich bin gerettet«, dachte Hendrik Höfgen. Einen argen Schrecken hatte Höfgen an diesem sonst erfolgreichen Tage noch auszustehen. Als er die Probebühne betrat, stieß er mit einem jungen Menschen zusammen. Es war Hans Miklas. Miklas war am Staatstheater engagiert und er sollte in der neuen Faustinszenierung den Schüler spielen. Auf dieses Zusammentreffen war Hendrik nicht vorbereitet. »Wie verhalte ich mich? Er hasst mich. Er hat nichts vergessen. Und er kann mir schaden, wenn er Lust dazu hat.« Hendrik beschloss, ich werde ihn fast übersehen und ihn mit meinem Hochmut einschüchtern. Dann denkt er, ich sei schon wieder ganz oben auf, habe alle Trümpfe in der Hand und man könnte nichts gegen mich ausrichten. Er klemmte sich das Monokel vors Auge, machte ein spöttisches Gesicht und sprach durch die Nase: »Herr Miklas, sieh da, dass es sie auch noch gibt.« Dabei betrachtete er seine Fingernägel, lächelte, aasig, hüstelte und schlenderte weiter. Hans Miklas hatte die Zähne aufeinander gebissen und geschwiegen. Die ersten Wochen nach der Regierungsübernahme durch die Nationalsozialisten und ihren Führer hatte dieser junge Mensch sich gefühlt wie im Himmel. Der junge Miklas hatte vor Seligkeit geschluchzt und getanzt. Nun durfte man endlich arbeiten, mitarbeiten am Wiederaufbau eines geeinigten, machtvollen Vaterlands. Hans Miklas bekam ein schlecht bezahltes Engagement am Staatstheater. Ein höherer Parteifunktionär hatte es ihm verschafft. War es wirklich eine neue, eine bessere Welt, in der er sich jetzt bewegte? Der Zustand, den die nationalsozialistischen Agitatoren als Bonzenwirtschaft zu bezeichnen liebten, hatte also nicht aufgehört, sondern nur noch schlimmere und ausschweifendere Formen angenommen. Auch unter Schauspielern gab es die Prominenten, die herabsahen auf die Kleineren, in schweren Limousinen am Bühneneingang vorfuhren und kostbare Pelzmäntel trugen. Die große Diva hieß nicht mehr Dora Martin, sondern Lotte Lindenthal. Sie war keine gute Schauspielerin, sondern eine schlechte, dafür aber die Favoritin eines mächtigen Mannes. Miklas hätte sich um ihrer Ehre willen einmal fast geprügelt. Miklas schwieg, ballte die Fäuste und wandte den Kopf der Dunkelheit zu, damit niemand die Tränen sähe in seinen Augen. Der Faustaufführung des Staatstheaters wohnte der Ministerpräsident und Fliegergeneral in Begleitung seiner Freundin Lotte Lindenthal bei. Die Vorstellung begann mit einer Viertelstunde Verspätung, weil der große Herr auf sich warten ließ. Nach der Hexenküchenszene war die Pause. Der Ministerpräsident ließ den Schauspieler Höfgen zu sich in die Loge bitten. Hendrik wurde ganz weiß und musste mehrere Sekunden lang die Augen schließen, als der kleine Böck ihm die bedeutsame Bestellung ausrichtete. Der große Augenblick war gekommen. Er würde dem Halbgott von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Als Hendrik die Loge der hohen Herrschaften betrat, saß der Dicke vorne an der Brüstung. Seine fleischigen Finger spielten auf dem roten Samt. Hendrik blieb an der Türe stehen. »Wie lächerlich, dass mein Herz so stark klopft«, dachte er, und verhielt sich einige Sekunden lang stille. Dann hatte Lotte Lindenthal ihn bemerkt. Sie flötete: »Menne, du erlaubst, dass ich dir meinen hervorragenden Kollegen Hendrik Höfgen vorstelle?« Und der Riese wandte sich um. Hendrik hörte seine fette, dabei scharfe Stimme: »Aha, unser Mephistopheles!« Dieser Feststellung folgte ein Lachen. Die Leute, die plaudernd im Parkett geblieben waren, begannen aufmerksam zu werden auf die Gruppe in der Loge des Ministerpräsidenten. Der Ministerpräsident hatte sich erhoben, da stand er in all seiner Größe und funkelnden Fülle und er streckte dem Komödianten die Hand hin. Gratulierte er ihm zu seiner schönen Leistung? Es sah aus, als wollte der Mächtige einen Bund schließen mit dem Komödianten. Im Parkett riss man Mund und Augen auf. Man verschlang die Gesten der drei Menschen dort oben in der Loge als das außerordentliche Schauspiel, als die zauberhafte Pantomime, deren Titel lautet: »Der Schauspieler verführt die Macht«. Noch nie war Hendrik so heftig beneidet worden. Wie glücklich musste er sein. Ahnte irgendjemand von den Neugierigen, was wirklich vorging in Hendriks Brust, während er sich tief über die fleischig und behaarte Hand des Mächtigen neigte? Waren es Glück und Stolz allein, die ihn erschauen ließen? Oder spürte er auch etwas anderes zur eigenen Überraschung? Und was war dieses andere? War es Angst? Es war beinahe Ekel. »Jetzt habe ich mich beschmutzt«, war Hendriks bestürzendes Gefühl. »Jetzt habe ich einen Flecken auf meiner Hand, den bekomme ich nie mehr weg. Jetzt habe ich mich verkauft. Jetzt bin ich gezeichnet.« In Hendriks Wohnung am Reichskanzlerplatz hörte das Telefon nicht mehr auf zu läuten. Der kleine Böck saß mit einem Notizbuch neben dem Apparat, um die Namen derer aufzuschreiben, die angerufen hatten. Es waren die Direktoren der Theater- und Filmgesellschaften, es waren Schauspieler, Kritiker, Schneider, Autofirmen und Autogrammsammlerinnen. Höfgen ließ sich nicht sprechen. Er lag im Bett und war hysterisch vor Glück. Der Ministerpräsident hatte ihn zu einem intimen Abendessen ins Palais gebeten. »Es werden nur ein paar Freunde da sein«, hatte er gesagt. »Nur ein paar Freunde.« Hendrik rechnete also schon zu den Vertrauten. Er zappelte und jauchzte zwischen seinen seidenen Kissen und Decken. Er besprengte sich mit Parfüm, zerschmetterte eine kleine Vase, schleuderte einen Pantoffel gegen die Wand. Er jubilierte. »Es ist doch nicht zu schildern. Jetzt werde ich ganz groß. Der Dicke lässt mich ganz, ganz groß werden.« Der Intendant der Staatstheater machte ihm sofort ein großes Angebot. Vielleicht tat er es nicht ganz spontan, vielleicht nicht einmal gern, sondern handelte auf höheren Befehl. Jedenfalls zeigte er die biedere Miene beim fatalen Spiel, streckte dem neu engagierten Künstler beide Hände hin und sprach sächsisch vor lauter Herzlichkeit. »Prachtvoll, dass Sie jetzt ganz in unseren Kreis gehören sollen, mein lieber Höfgen. Es liegt mir daran, Ihnen zu sagen, wie sehr ich Ihre Entwicklung bewundere. Sie haben sich aus einem etwas spielerischen Menschen zu einem ganz ernsten, ganz vollwertigen entwickelt.« Wie leicht alles ging. Wie glücklich sich alles fügte. Hendrik empfand, dass er ein Glückskind war. All diese große Gunst, so dachte er, sie ist mir einfach in den Schoß gefallen. Hätte ich so viel Glanz ausschlagen sollen? Niemand würde das an meiner Stelle tun. Wer es von sich behauptet, den nenne ich einen Schwindler und einen Heuchler. Zu mir hätte es nicht gepasst, in Paris als Emigrant zu leben. Es hätte eben einfach nicht zu mir gepasst, beschloss er mit einem trotzigen Übermut. Angesichts all des Trubels, in dem er sich nun wieder befand, dachte er flüchtig, aber mit intensivem Ekel an die Einsamkeit seiner trostlosen Promenaden über die Pariser Plätze und Avenüen. Gott sei es gedankt, nun umgaben ihn wieder Menschen. Alles stand glänzend, Hendrik hatte Anlass zur Zufriedenheit. Leider gab es eine Sache, die ihm Sorge machte. Er wusste nicht, wie er seine Juliette loswerden sollte. Im Grunde wollte er sie gar nicht loswerden. Und wenn es nach seinen Wünschen gegangen wäre, hätte er sie ewig behalten, denn er liebte sie noch. Vielleicht hatte er sich noch niemals so heftig nach ihr gesehnt wie eben jetzt. Er begriff, dass keine andere Frau sie ihm je würde ganz ersetzen können, aber er wagte es nicht mehr, sie zu besuchen, das Risiko war zu groß. Er hatte damit zu rechnen, dass Herr von Muck und der Propagandaminister ihn durch Spione bewachen ließen, dergleichen war sehr wohl möglich. Wenn sie herausbekamen, dass er mit der Negerin ein Verhältnis hatte und sich obendrein von ihr hauen ließ, dann war er verloren. Eine Schwarze? Das war mindestens ebenso arg wie eine Jüdin. Es war genau das, was man jetzt allgemein Rassenschande nannte und äußerst verwerflich fand. Ein deutscher Mann hatte mit einem blonden Weibe Kinder zu machen, denn der Führer brauchte Soldaten. Keinesfalls durfte er bei einer Prinzessin Thebab Tanzstunden nehmen, die eigentlich makabre Lustbarkeiten waren. Kein Volksgenosse, der auf sie hielt, tat so etwas. Auch Hendrik konnte es sich nicht mehr leisten. Er entschloss sich endlich dazu, sie in ein stilles Café zu bestellen. »Du schickst mich also weg«, sagte das dunkle Mädchen. Hendrik versuchte ihr die Situation auf vorsichtige, aber eindringliche Weise klarzumachen. Er zeigte sich väterlich besorgt um ihre Zukunft und gab ihr mit sanfter Stimme den Rat, möglichst bald nach Paris zu fahren. »Ich will nicht nach Paris«, sagte eigensinnig Prinzessin Thebab. »Mein Vater war ein Deutscher. Ich fühle mich ganz als Deutsche. Was soll ich denn in Paris?« Hendrik musste über ihren Patriotismus lachen, worüber sie zornig wurde. »Du hast niemals irgendetwas ernst genommen«, behauptete sie in ihrem schmerzvollen Zorn. »Nichts, nichts, gar nichts auf dieser Welt außer deiner dreckigen Karriere. Mich hast du nicht ernst genommen und deine Politik auch nicht. von der du immer vorerzählt hast. Hendrik war bleich wie das Tischtuch geworden. Er stand auf. Genug, sagte er leise. Es blieb Hendrik nichts anderes übrig. Er musste sich auch in dieser peinlichen Angelegenheit seinem dicken Gönner, dem Ministerpräsidenten, anvertrauen. »Wir sind ja alle keine Unschuldsengel«, sprach der Dicke, von dessen Güte Hendrik dieses Mal aufrichtig ergriffen war. »Ein Negerweib fuchtelt mit der Peitsche vor dem Staatstheater herum.« Der Ministerpräsident lachte herzlich. »Das Mädel muss weg, so viel ist sicher.« Noch am selben Tag erschienen bei der unglücklichen Königstochter zwei diskret, aber unerbittlich auftretende Herren. »Folgen Sie uns.« Es sei alles geregelt, in ihrem Pass befinde sich schon das französische Visum. Prinzessin Thebab war abgereist, Hendrik durfte aufatmen, die Verfinsterung war vom Himmel seines Glückes gewichen, Juliette war aus seinem Leben verschwunden. Der geht über Leichen. Auf so despektierliche Art pflegte der junge Hans Miklas, sich über seinen berühmten Kollegen, den Staatsschauspieler Hendrik Höfgen, zu äußern. Der renitente Knabe nahm keinerlei Rücksicht darauf, dass ein alter Todfeind unter dem besonderen Protektorat des Ministerpräsidenten und der großen Lindenthal stand. Miklas ließ sich auf das Unvorsichtigste gehen. Er schimpfte nicht nur über den Kollegen Höfgen, sondern auch über Herren, die noch höher gestellt waren als dieser. Wusste er denn nicht, was er riskierte mit seinen frechen, unbedachten Redereien? War es ihm egal? Er ging herum und sagte, es ist alles scheiße, wir sind betrogen worden, sagte er. Der Führer wollte die Macht, sonst gar nichts. Was hat sich denn in Deutschland gebessert, seitdem er sie hat? Die reichen Leute sind nur noch ärger geworden. Jetzt reden sie patriotischen Quatsch, während sie ihre Geschäfte machen. Das ist der einzige Unterschied. Die Intriganten sind immer noch oben auf. Kein Wunder, dass die Mitglieder des Staatstheaters anfingen, ihn zu meiden. Der Intendant ließ ihn einmal zu sich kommen und verwarnte ihn. Die Macht, die du geliebt hast, ist grausam. Sie duldet keine Kritik. Und wer sich auflehnt, der wird zerschmettert. Alles wurde verraten. Natürlich wurde alles verraten. Und eines Morgens erschienen uniformierte Burschen in deinem Zimmer. Du hattest früher schon mit ihnen zu tun gehabt. Das waren alte Bekannte. Und sie forderten dich auf, in einen Wagen zu steigen, der unten wartete. Man fuhr dich ein paar Kilometer vor die Stadt in ein Wäldchen, der Wagen hielt und man befahl dir, ein paar Schritte spazieren zu gehen, dann krachte der Schuss. Dem Staatstheater, dessen Bühne du schon seit Wochen nicht mehr hattest betreten dürfen, wurde mitgeteilt, du hättest ein Autounglück gehabt. Über die Länder verstreut, in vielen Städten, lebten die Menschen, die Hendrik seine Freunde genannt hatte. Einigen von ihnen ging es gut. Der Professor zum Beispiel hatte nicht zu klagen. Einen zweiten Aufstieg, einen neuen Triumph, der alle ihre Berliner Erfolge übertraf und in den Schatten stellte, erlebte Dora Martin in London und New York. Ein großer englischer Film, in dem sie die Hauptrolle spielte, wurde in Berlin vorgeführt. Aber nur ein paar Tage lang, dann gab es Krach. Der Propagandaminister befahl spontane Empörung. SA-Leute wurden in Zivil gesteckt und ins Kino geschickt. Als das Gesicht der Dora Martin in Großaufnahme auf der Leinwand erschien, begannen die Burschen, die man im ganzen Saale verteilt hatte, zu pfeifen, zu johlen und mit Stinkbomben zu werfen. »Wir wollen keine verdammten Jüdinnen mehr in einem deutschen Kino«, brüllten die als Publikum verkleideten Raudis. Die Vorstellung musste abgebrochen werden. In panischem Schrecken verließen die Neugierigen und Verwegenen, die sich zu der suspekten Darbietung eingefunden hatten, das Haus. Wer von den Fliehenden jüdisch wirkte, und es waren ziemlich viele Juden gekommen, um Dora Martin zu sehen, wurde festgehalten und verprügelt. Das Propagandaministerium ließ in London die Nachricht verbreiten, das Berliner Publikum dulde dergleichen nicht mehr. Lotte Lindenthal berichtete Hendrik, dass um seine Person in den höchsten Kreisen heftige Debatten im Gang seien. Der Ministerpräsident, mein Bräutigam, sagte Lotte jetzt schon von ihm, war unzufrieden mit Cäsar von Muck, das wusste jeder. Noch nicht so allgemein bekannt war, wen der Fliegergeneral als Nachfolger für den Intendanten der preußischen Staatstheater ausersehen hatte. Es war Hendrik Höfgen. Es geht nicht an, auf einen derart prominenten, repräsentativen Posten einen Mann zu setzen, der nicht zur Partei gehört und die ärgste kulturbolschewistische Vergangenheit hat, erklärte der Propagandaminister. Es ist mir gleichgültig, ob ein Künstler Parteimitglied ist oder nicht, die Hauptsache ist, dass er was kann, erwiderte der Ministerpräsident, der sich in seiner großen Macht und Herrlichkeit oft erschreckend liberale Launen gönnte. Unter Höfgen werden die preußischen Staatstheater Kasse machen. Die Intendanz des Herrn von Muck ist ein zu großer Luxus für unsere Steuerzahler. Der Fliegergeneral schlug munter vor, man solle den Autor des Tannenberg-Dramas zum Präsidenten der Dichterakademie machen. Dort stört er niemanden. Und ihn zunächst auf eine schöne Reise schicken. Die Götter zankten sich, die Götter kämpften, die Entscheidung fiel, der Dicke hatte gesiegt. Er befahl Höfgen zu sich und trug ihm in aller Form die Intendanz der Staatstheater an. Der bat sich 24 Stunden Bedenkzeit aus. Am nächsten Tag war leuchtend schönes Wetter. Hendrik beschloss, zu Fuß von seiner Wohnung zum Palais des Ministerpräsidenten zu gehen. Das ungewöhnliche Ereignis dieser ausführlichen Promenade sollte den festlichen Charakter des Tages unterstreichen. Denn war der Tag, an dem Hendrik Höfgen sein Talent, seinen Namen, seine Person ganz und gar der blutbefleckten Macht zur Verfügung stellte, kein festlicher? Der Intendant war kahlköpfig. Die letzten seidenweichen Strähnen, welche die Natur ihm gelassen hatte, rasierte er sich ab. Seines edel gebildeten Schädels brauchte er sich nicht zu schämen. Mit Würde und Selbstbewusstsein trug er das mephistophelische Haupt, in das der Herr Ministerpräsident sich vergafft hatte. Der Intendant war schön. Der Intendant war sehr würdig. Das Monokel hatte er gegen eine Hornbrille mit breitem Rand vertauscht. Seine Haltung war aufrecht, zusammengenommen, beinahe steif. Meistens sprach er mit einer leisen, belegten, dabei singenden Stimme. Die gebieterische, kokett wehleidige und sinnlich werbende Töne auf diskrete Art miteinander abwechseln ließ. Und zuweilen bei festlichen Anlässen den überraschend aufleuchtenden Metallton hergab. Der Intendant war beliebt. Beinahe alle Menschen mochten ihn, rühmten seine Leutseligkeit und waren der Ansicht, er sei ein feiner Kerl. Ihm gegenüber schien sogar die politische Opposition, die nur bei geheimen Zusammenkünften in sorgfältig verschlossenen Räumen ihre Ansicht äußern konnte, milde gestimmt. In diesen verschwörerischen Zirkeln wollte man wissen, dass der Chef des Staatstheaters sich den Ministerien gegenüber manches leistete und herausnahm. Er hatte Otto Ulrichs an die preußische Bühne gebracht, eine ebenso riskante wie lobenswerte Tat. Selbstverständlich war das Theater garantiert judenrein. Von den Bühnenarbeitern, Inspizienten und Portiers bis hinauf zu den Stars. Selbstverständlich durfte die Annahme eines Stückes nicht erwogen werden, wenn die Ahnentafel des Verfassers nicht bis ins vierte und fünfte Glied nachweisbar tadellos war. Stücke, in denen sich eine Gesinnung vermuten ließ, die das Regime als anstößig empfinden konnte, kamen ohne dies nicht in Frage. Die Situation war sehr schwierig. Aber Intendant Höfgen war sehr geschickt. Die Einnahmen der staatlichen Bühnen verbesserten sich zusehends, dank der Gewandtheit des neuen Intendanten. Nein, diesem Höfgen war nichts anzuhaben. Herr von Muck begriff es, der Propagandaminister begriff es. Und beide beschlossen, sich aufs Freundschaftlichste mit ihm zu stellen, bis endlich irgendwann einmal die Gelegenheit käme, ihn zu stürzen und zu erledigen. Für den Augenblick war er unangreifbar. Zu Höfgen hatte Otto Ulrichs ein großes, unerschütterliches Vertrauen gehabt. Hendrik gehört zu uns, hatte er mit seiner warmen, überzeugenden Stimme jedem geantwortet, der Zweifel an der moralischen und politischen Zuverlässigkeit seines Freundes laut werden ließ. Hendrik gehört zu uns. Glaubte dies Otto Ulrichs auch heute noch? Das Mitglied des preußischen Staatstheaters Otto Ulrichs beteiligte sich an unterirdischen Aktionen gegen das Regime. Ob es um heimliche Zusammenkünfte, ob es um die Herstellung und Verbreitung verbotener Flugblätterzeitungen und Broschüren ging oder um Sabotageakte in den Fabriken, bei den öffentlichen Festlichkeiten der Diktatur, der Schauspieler Otto Ulrichs gehörte zu denen, welche die Vorbereitungen entscheidend beeinflussten und bei den Handlungen ihr Leben riskierten. In den ersten Wochen seines illegalen Dienstes hatte Ulrichs einmal den Versuch gemacht, Hendrik Höfgen ins Vertrauen zu ziehen. Aber der Intendant wurde ängstlich, nervös und gereizt. »Ich will von diesen Dingen nichts wissen«, sagte er hastig. »Ich darf von ihnen nichts wissen. Verstehst du mich? Ich mache beide Augen zu. Ich sehe nicht, was du treibst. Keinesfalls aber darf ich eingeweiht sein.« Wie meisterhaft der Intendant sich verstellte. Diese Leistung war in der Tat eines großen Schauspielers würdig. Der Ministerpräsident, der für seine Person Titel sammelte, wie andere Menschen Briefmarken oder Schmetterlinge, glaubte, dass auch seine Freunde durch solche Auszeichnungen am meisten zu erfreuen seien. Er machte Höfgen zum Staatsrat, er beförderte ihn zum Senator. In allen kulturellen Institutionen des Dritten Reiches hatte der Intendant seinen wichtigen Sitz. Mit Cäsar von Muck und einigen uniformierten Herren gehörte er zum Vorstand des Kultursenats. Während der Kultursenat trauliche Kameradschaftsabende veranstaltete, während die Großen des Landes in den Hotelhallen für ihre notleidenden Volksgenossen milde Gaben einkassierten, mit denen man die Propaganda des Dritten Reiches im Ausland finanzierte, während Hochzeiten gefeiert, Lieder gesungen und unendlich viele Reden gehalten wurden, ging das Regime der totalen, militant hochkapitalistischen Diktatur seinen schauerlichen Weg weiter. Und am Rande des Weges häuften sich die Leichen. Wer sich auflehnte, wusste, was er riskierte. Otto Ulrichs hatte sich sehr weit vorgewagt. Damals studierte man am Staatstheater den Hamlet ein. Der Intendant selber hatte die Titelrolle. Otto Ulrich sollte den Hofmann Güldenstern spielen. Als er, ohne dass er sich entschuldigt hätte, nicht zur Probe kam, erschrak Höfgen, der sofort wusste oder doch ahnte, was geschehen war. Der Fliegergeneral erklärte barsch, dass er nicht unterrichtet sei. »Wenn unsere Leute den Kerl einstecken, wird er schon irgendetwas auf dem Kerbholz haben«, sagte er. Als es Hendrik nach 2 Tagen noch immer nicht geglückt war, sich irgendwelche Nachrichten über Ulrich zu verschaffen, wurde er unruhig. Den Ministerpräsidenten schon wieder telefonisch zu behelligen, wagte er nicht. Nach langem Überlegen entschloss er sich dazu, Lotte anzurufen. Die herzensgute Frau des großen Mannes erklärte zunächst, sie sei froh, einmal wieder Hendriks Stimme zu hören. »Ich mache mir Sorgen um Otto Ulrichs«, sagte Höfgen. »Wieso denn Sorgen?« rief die Ehrenblonde aus ihrem Rokoko-Boudoir zurück. »Er ist doch tot.« Zum Erstaunen der Generalin hängte er ein, ohne sich von ihr verabschiedet zu haben. Niemand im Theater wagte, über den Selbstmord des Kollegen Ulrichs zu sprechen. Auf irgendeine geheimnisvolle Weise erfuhren trotzdem alle, wie er gestorben war. Er war nicht hingerichtet, sondern zu Tode gequält worden. Er war standhaft geblieben. Da war sein Körper nur noch eine blutige, entstellte Masse. An der Beerdigung des Schauspielers Otto Ulrichs, der seinem Leben freiwillig und aus Furcht vor der gerechten Strafe des Volksgerichts ein Ende gemacht hatte, durfte niemand teilnehmen. Die Hamlet-Premiere hatte rauschenden Erfolg. Der Ministerpräsident schimmert in Purpur, Gold und Silber und seine Lotte, sanft strahlend in Himmelblau, standen nebeneinander in der Loge und spendeten demonstrativen Applaus. Das war die Versöhnung des Gewaltigen mit seinem Hofnarren. Mephistopheles Hendrik empfand es dankbar. Schön und bleich, in seinem Hamlet-Kostüm verbeugte er sich tief vor dem hohen Paar. Er lehnte alle Einladungen ab, entschuldigte sich mit großer Müdigkeit und ließ sich nach Hause fahren. Er war deprimiert und erregt. Der laute Beifall ließ ihn nicht vergessen, dass er versagt hatte. Es war gut und wichtig, dass die Huld des Dicken, um die er schon hatte zittern müssen, wiedererobert war. Aber sogar dieser wesentliche und bedeutsame Erfolg des Abends konnte ihn nicht hinwegtrösten über das Fiasko, das sein höherer Anspruch, sein besserer Ehrgeiz heute erlitten hatte. »Ich war nicht Hamlet«, dachte er gramvoll. »Die Zeitungen werden mir versichern, dass ich in jedem Zoll der Dänenprinz gewesen bin, aber sie werden lügen. Ich war falsch, ich war schlecht. So viel Selbstkritik bringe ich doch noch auf, um das zu wissen. Wenn ich mich des hohlen Tons erinnere, mit dem ich Sein oder Nichtsein deklamiert habe, dann zieht sich alles in mir zusammen.« Er ließ sich in einen Lehnstuhl nieder. »Aber das Theater braucht mich. Und jedes Regime braucht das Theater. Kein Regime kann ohne mich auskommen.« »Was für ein Abend«, dachte er und empfand tiefes Mitleid mit sich, wenn er bedachte, was er alles ausgestanden hatte. »Dergleichen wirft ja den Stärksten um, und ich bin nicht der Stärkste.« Es wäre angenehm gewesen, jetzt ein wenig zu weinen, aber er wollte nicht Tränen vergießen, die niemand sah. Nach all den Schrecken, die hinter ihm lagen, glaubte er nun Anspruch zu haben auf die tröstliche Nähe eines lieben Menschen. »Ich habe sie alle verloren«, klagte er. Wie war dieser Abend zu überstehen? Wie war hinwegzukommen über diese Stunde voll tiefer Ratlosigkeit, voll Angst und voll einer Sehnsucht, die ins Leere irrte und der Verzweiflung verwandt schien? Seine sieghaft geschwungenen Lippen, von denen so viele verführt worden waren, und das edle Kinn, das er stolz zu recken wusste in den Stunden des Triumphes, bebten jetzt jämmerlich. Die Arme mit schöner, klagender, hilflos hilfesuchender Geste gebreitet. »Was wollen die Menschen von mir? Weshalb sind sie so hart? Ich bin doch nur ein ganz gewöhnlicher Schauspieler.« Sie hörten »Mephisto« von Klaus Mann, gelesen von Dieter Mann. Bearbeitung Maria Franziska Schüller. Redaktion Sefa Inci Sufak. Das ungekürzte Hörbuch ist in der Reihe Ohreule des Eulenspiegel Verlags Berlin erschienen und kostet 19,99 €.